ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Ihr Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ich erzähle hier ja immer und immer wieder, dass wir in diesem Podcast Radio-Krimi-Klassiker aus alter Zeit zusammenklauben, dass wir seltene Fundstücke präsentieren, Mono-Spezialitäten aus dem ARD-Repertoire zurückholen. Und das stimmt ja auch, aber diesmal stimmt es ganz besonders. Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Denn wir haben ein Hörspiel-Highlight für Sie, das Geschichte geschrieben hat. Die Dame im Nebel. Richtig, Die Dame im Nebel, ein spektakuläres Radiohörspiel von 1956 und der Saarländische Rundfunk eröffnete damit seine berühmte und lang andauernde Damenkrimiserie. So wurde sie genannt und sie entstand nach Vorlagen des britischen Autors Lester Powell. Die Dame im Nebel war einer der meistgespielten Krimi-Oldies überhaupt. The BBC presents Robert Beatty as Philip O'Dell in Lady in a Fog. A serial in 8 parts by Lester Powell. Und Die Dame im Nebel kam natürlich ursprünglich aus England. Lady in a Fog. 1947 lief diese ungemein spannende Krimi-Miniserie erstmals bei BBC Radio. Der Autor Powell machte einen irischen Ex-Agenten namens Philip O'Dell zu seiner Hauptfigur. Einen melancholischen Draufgänger, einen Sprücheklopfer mit Herz am rechten Fleck. O'Dell, Philip O'Dell. Ihre Methoden sind eigenartig. Mr. O'Dell. Der Draufgängertyp, Mr. Sorobi, sehr beliebt beim jugendlichen Leserkreis. Was möchten Sie verschleiern? Ich? Sie zittern ja wie ein junges Mädchen vor seinem ersten Ball. Und dieser Philip O'Dell ist natürlich nur komplett mit einer Frau an seiner Seite. So war das damals üblich. Ich möchte, dass Sie mir helfen. Ich? Naja, Sie sind der einzige Detektiv, den ich kenne. Aber mein Engel, ich bin kein Detektiv. Sie waren im Secret Service. Ich war unter anderem der Abwehrattaché. Na, Sie sind jedenfalls der beste Mann dort gewesen, das weiß doch die ganze Welt. Das ist Heather McMara, O'Dells langjährige Bekannte. Zu Beginn von Die Dame im Nebel siezen sich O'Dell und McMara noch, aber ihr erster Fall wird sie für immer zusammenschweißen. Ich heiße Philip O'Dell und dies hier ist Miss Heather McMara. Sehr angenehm. Fraser sagt, Sie sind wegen irgendwelchem Geld in Schwierigkeiten. Ganze 8 Damenkrimi-Fortsetzungsserien wurden im Saarländischen Rundfunk produziert. 1956 ging es los, 15 Jahre lang bis 1971. Und jeder Fall, ob Die Dame im Nebel, Die Dame schreibt, Die Dame filmt, Die Dame im Schnee und so weiter, bestand jeweils aus 8 kurzen Fortsetzungsfolgen. Ja, hallo. Philipp. Hallo, Heather. Heather und Philipp wurden zum beliebtesten und tatsächlich am häufigsten wiederkehrenden Ermittlerpärchen des Saarländischen Rundfunks. Damals, als das Publikum noch keine On-Demand-Serien schauen, sondern nur live vor dem Radio zuhören konnte. Immer freitags kam eine neue Folge und dieses Pärchen spielte in jeder der 8 Damenserien Brigitte Dryander und Albert Karl Weiland. Das hat nun wirklich keine andere Hörspielserie der 50er, 60er Jahre geschafft. In den ewigen Paul-Tempel-Fällen des Westdeutschen Rundfunks, den Gestatten, mein Name ist Cox-Serien aus dem Nordwestdeutschen Rundfunk oder den vielen Dicky-Dick-Dickens-Episoden von Radio Bremen und dem Bayerischen Rundfunk wechselten die Schauspielerinnen und Schauspieler der Hauptfiguren immer mal wieder, nicht so hier. Brigitte Dryander, die Darstellerin der Heather McMara, war eine Saarbrücker Theaterikone. Auch in vielen Hörspielen aller Gattungen war sie dabei. Und Albert Karl Weiland, genannt A.C. Weiland, war nicht nur Schauspieler, sondern seit 1948 auch Oberspielleiter der Hörspielabteilung von Radio Saarbrücken, dem Vorläufer des SR. Heather, noch einmal, sind Sie wirklich entschlossen, sich hier einzumischen? Und er war auch noch zugleich der Regisseur der Damenkrimis. Und wir bringen Ihnen das famose Die Dame im Nebel-Hörspiel natürlich jetzt. Die 8 Folgen teilen wir in der Mitte auf. In dieser Podcast-Ausgabe laufen die Episoden 1 bis 4, in der kommenden dann der Schluss 5 bis 8. Im Original gibt es immer wieder Ansagen, Absagen und Zusammenfassungen der Ereignisse. Die haben wir alle entfernt, sodass dieses Krimi-Rätsel in 2 Abschnitten fröhlich durchrollt. Diese Aufnahme aus der Radioschatzkiste ist, wie gesagt, fast 70 Jahre alt und das hört man auch. In den ersten 2 Minuten klingt sie noch so, als wäre eine Wolldecke drüber gelegt worden, aber keine Sorge, danach bleibt es bei kristallklarem Mono mit einem feinen Lagerungsrauschen. Sie werden es lieben, ganz bestimmt. Und nach dem Stück, also nach dem nun folgenden ersten Abschnitt, also etwa in 70 Minuten, habe ich noch eine Überraschung für Sie. Natürlich ohne irgendwelche Spoiler, aber Sie werden staunen. Ja, los geht's. Gute Unterhaltung. Die Dame im Nebel. Ein Kriminalhörspiel von Lester Powell. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde. Wir stellen vor Philip Odell. Tja, meine Damen und Herren, es begann eigentlich alles in einer kleinen Bar. So passiert mir das oft. Manchmal beschließe ich wirklich, keinen Fuß mehr in solch ein Ding zu setzen. Vielleicht könnte ich dann endlich ein friedliches Leben führen, aber irgendwie kommt es einfach nicht dazu. Übrigens, Philip Odell ist mein Name. Philip Odell, Irländer, aus Dublin. Wenn ich auch wenig Gebrauch von meiner Heimat mache und mich meist anderswo in der Welt herumtreibe, wie nebenbei alle echten Iren. Einmal werde ich aber bestimmt wieder hinfahren. Damals, als dies alles passierte, war ich sogar tatsächlich auf dem Weg. Flugkarte in der Tasche, Koffer gepackt, alles fertig. Und dann konnte mir doch nichts Gescheiteres einfallen, als Heather McMurra anzurufen. Hallo? Heather, hallo, Odell, Ihr treuester Verehrer. Odell, sind Sie in London? Soeben eingetroffen und schon am Apparat. Ich hoffe, Sie ziehen die richtigen Schlüsse. Heather, haben Sie Zeit, das freudige Ereignis meiner Rückkehr heute Abend mit mir zu feiern? Hab ich, und mit Vergnügen. Fein, treffen wir uns in der kleinen Bar an der Half Moon Street. Einverstanden? Ja, gern. Ich kann um 7 Uhr dort sein. Wenn Sie kurz etwas über Heather McMurra wissen wollen, bitte. Sie hat wunderbare Haare. Die unglaublichste Tönung von Kastanienrot, die ich je gesehen habe. Und dabei völlig echt. Dazu grüne Augen. Zeitgefühl hat sie nicht das geringste, nicht das allergeringste. Folglich saß ich mindestens eine halbe Stunde in der Bar herum und baumelte mit den Beinen. Einmal kam ein kleiner, dicker Mann angestampft, bestellte einen Doppelkognak, stürzte das Zeug hinunter und rollte mit solcher Eile wieder ab, als seien alle Edgar Allan Poe-Teufel hinter ihm her. Ja, und dann kam der Barmixer zu mir herüber. Jeden Abend dasselbe. Immer einen Doppelten und nie ein Wort. Kommt angehetzt, hetzt wieder weg. Merkwürdig. Höchst merkwürdig. Es soll ja Leute geben, denen es Spaß macht, ihren Cognac schnell und schweigend zu trinken. Nein. Da steckt mehr dahinter, ganz bestimmt. Viel mehr. Der läuft vor irgendetwas davon. Ach. Und vor irgendetwas in ihn selbst. Wie wollen Sie das wissen? Oh, ich weiß sowas immer. Das ist Beobachtungsgabe. Donnerwetter. Ich sehe immer, was los ist, bei jedem. Ich täusche mich nie, erstaunlich. Sie sind noch nicht lange hier, wie? 3 Monate. Warum? Ich habe Sie noch nie hier gesehen. Noch einen Scotch bitte und einen für Sie. Danke bestens. Sehr liebenswürdig. Oh ja, ich kann Leute einschätzen. Ich brauche nicht einmal mit Ihnen zu reden. Ihr Scotch bitte sehr. Meinen werde ich mir für später aufheben. Danke. Ihr Wohl, Sie Menschenkenner. Danke. Nein, ich täusche mich nie. Sie zum Beispiel. Soll ich Ihnen sagen, Sir, was ich von Ihnen denke? Oh ja doch. Also, Sie sind jung. 31, 32 vielleicht. Mhm. Nicht mehr jedenfalls. Sehr beliebt bei Frauen. Ach nein. Doch. Die haben solche schmalen Gesichter gern. So. Und das Lachen in den Augen. Gut angezogen, würde ich sagen. Und heute Abend besonders. Was bedeutet, dass Sie eine Dame erwarten? Einfach erstaunlich. Wie man das nur fertig bringt. Alles Begabung, wie schon gesagt. Ich habe es von Geburt. Und ich weiß noch etwas über die Dame, die Sie erwarten. Ach. Sie ist nicht Ihre Frau. Nein, sowas. Stimmt schon. Denn Sie haben sich heute Abend erst rasiert und kein Mann rasiert sich 2-mal am Tag für seine Frau. Klingt einleuchtend. Zigarette? Besten Dank. Werde sie mir für später aufheben. Von Beruf sind Sie, tja, entweder Journalist oder Schriftsteller. Oder Sie haben mit irgendwelchen Ermittlungen zu tun. Und wie wollen Sie das wissen? Ganz einfach. Sie gehören zum Zuhörertyp. Und zuhören tun nach meiner Erfahrung nur Leute, die schreiben und Detektive. Erstaunlich. Alle anderen reden. Oh, da kommt die Dame, auf die Sie warten. 45 Minuten Verspätung. Kann ich vielleicht über Sie auch schon Ihren zusammenfassenden Eindruck hören? Oder genügt ein 2-Sekunden-Blick nicht ganz? Manchmal schon. In diesem Fall, soviel ich sehe, bestimmt jemand, dem das Leben Spaß macht. Ich möchte voraussagen, dass Sie einen vergnügten Abend verbringen werden, mein Herr. Einen sehr vergnügten. Außerordentlich beruhigend und ganz in meinem Sinne. Ich beeile mich, es festzustellen. Odell, da sind Sie. Ich Hallo, freue mich so. Heather. Schön wie immer. Oder noch schöner? Wo wollen wir sitzen? Tisch oder Bar? Na, Tisch, glaube ich. Ich möchte eigentlich nicht die viele Zeit, die ich heute Abend schon auf meine Verschönerung verwandt habe, nur an den Barmixer verschwenden. Sagen Sie nicht, das wäre Verschwendung. Der Mann ist bemerkenswert. Der reine Röntgenapparat, er sieht Ihnen bis in die innersten Seelen. Also dann auf jeden Fall an den Tisch, bitte. Vielleicht hier. Ja, der ist nicht weit genug weg von der Bar. Womit Sie ihm aber nicht entkommen, der bedient auch an den Tischen. Was wollen Sie trinken, Heather? Och, irgendwas mit Gin, bitte. Die Herrschaften wünschen? Für mich noch einen Scotch. Und für die Dame, wir verlassen uns auf Ihre Intuition. Na, das ist doch sicher das Beste. Und jetzt, mein betörender Engel, Wie geht es Ihnen eigentlich? Wir haben uns lange Zeit nicht gesehen. Ach, viel zu lang, Odell. Dabei gehören Sie zu den wenigen Männern, die ich gern sogar öfter als einmal im Jahr sehe. Ein doppelter Scotch, ein Dry Martini, bitte. Seine Intuition ist bemerkenswert. Genau das Richtige. Besten Dank, Madame, ich irre mich nie. Na, wie gefällt er Ihnen? Oh, scheint sehr nett. Wir sollten es ihm eigentlich nicht antun, dass er heute mit dem Gefühl nach Hause geht, einen verlorenen Tag hinter sich zu haben. Was meinen Sie denn, um Gottes Willen? Oh, nur, dass er prophezeit hat, wir würden einen sehr vergnügten Abend zusammen haben. Und er ist stolz darauf, sich nie zu irren. Wenn ich Sie aber ansehe, mein Engel, die Gedanken hinter Ihren schönen Augen scheinen mir mit etwas beschäftigt, was nicht ganz so vergnügt ist. Hm? Haben wir Kummer? Ja, Philipp. Ich habe Kummer und etwas bedrückt mich sehr. Etwas, das Sie mir vielleicht erzählen könnten? Ja, ich hätte es Ihnen sowieso erzählt. Mein Bruder ist tot. Oh, wie furchtbar. Das tut mir aber wirklich leid, Heather. Was ist denn passiert? Man hat ihn ertrunken in der Themse gefunden. Gestern in der Nähe von Teddington. Unfall? Ich verstehe es nicht. Er war der beste Schwimmer weit und breit. Doch nicht Selbstmord? Na, ganz bestimmt nicht. Dazu war er ein viel zu großer Egoist. Nein, Philipp, ich glaube, er ist umgebracht worden. Aber Heather, Mord? Ja, ich bin sogar überzeugt. Ja, was meint denn die Polizei? Die sagen, es war ein Unfall. Die Untersuchung ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Aber ich bin völlig überzeugt, es war Mord. Haben Sie irgendeinen Anhaltspunkt dafür? Ja, nichts Bestimmtes jedenfalls. Ich weiß nur, dass er kein sehr ordentliches Leben führte. Mhm. Leider. Und dass er es immer mit irgendwelchen ziemlich dunklen Existenzen zu tun hatte. Philipp, ich möchte, dass Sie mir helfen. Ich? Naja, Sie sind der einzige Detektiv, den ich kenne. Aber mein Engel, ich bin kein Detektiv. Ach was, Sie waren im Secret Service. Ich war unter anderem der Abwehrattaché. Das ist aber nicht gerade ein Detektivbüro. Na, Sie sind jedenfalls der beste Mann dort gewesen, das weiß doch die ganze Welt. Also müssten Sie es doch fertigbringen, den Mörder meines Bruders zu finden. Heather, teuerste Heather, ich bin höchst geschmeichelt, aber ehrlich, ich glaube nicht, dass mein Beruf mich unbedingt zum Detektiv qualifiziert. Also Bescheidenheit ist immer sehr hübsch. Und im Ernst. Sie sollten es der Polizei überlassen. Die ist nämlich darauf trainiert, Mörder zu finden. Ach, die Polizei, für die ist der Fall doch praktisch erledigt. Aber ich weiß, es war kein Unfall und ich muss versuchen, dahinter zu kommen. Darling, ich würde Ihnen ja liebend gern helfen, wirklich. Aber ich bin auf dem Weg nach Dublin. Um 5.30 Uhr morgen Nachmittag geht mein Flugzeug. Bis dahin bleibt mir bestenfalls Zeit genug, ein Kreuzworträtsel zu lösen. Aber versuchen könnten Sie es doch wenigstens. Oder? Lieber Philipp. Was für ein Parfüm benutzen Sie eigentlich? Indiscretion von Lambouche. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen. So etwas sollte verboten sein. Sie werden mir also helfen? Wie kann ich schon anders? Ach, Philipp, Sie sind ein Schatz. Kommen Sie also schnell, ich habe draußen ein Taxi. Können Sie mir wenigstens etwas über Ihren Bruder erzählen, Heather? Natürlich. Nur schön ist das Bild nicht gerade. Er war wirklich ein Lump. Vielleicht sogar noch schlimmer. Sehr gut aussehend, mit viel Charme und keinerlei Skrupel. Etwas Vernünftiges gearbeitet hat er, glaube ich, nie im Leben. Er war schon immer in irgendwelche dumme Geschichten verwickelt. Ihr einziger Bruder? Ja, der einzige. Wir haben uns viele Jahre überhaupt nicht gesehen, nicht bis die Eltern tot waren. In den letzten Jahren tauchte er ab und zu bei mir auf. Aber was er tat und wovon er lebte, das habe ich nie herausbekommen. Aber wenn er zu mir kam, war er bestechend lieb und amüsant. Ja, und immer brachte er es fertig, mir alles Geld aus der Tasche zu ziehen, das ich gerade besaß. Ja, und eitel war er auch. Wahrscheinlich in jeder Beziehung ein schlechter Charakter. Alles in allem ein Herzchen. Aber er hatte etwas, dem man einfach nicht widerstehen konnte. Jedenfalls nicht als Frau. Schade, dass ich ihn nie getroffen habe. Vielleicht hätte ich etwas lernen können von ihm. In dieser Beziehung zumindest. Weil sie es so dringend nötig haben. Ach, Philipp. Hier ist das Haus. Sehen Sie eine Klingel? Ja, natürlich, genau wo sie hingehört. Ich glaube, sie wohnt im ersten Stock. Wer eigentlich? Marilyn Peters. Und darf man fragen, wer Marilyn Peters ist? Rickys Freundin. Ah, sehr reizend. Und wer ist Ricky? Mein Bruder. Oh, sie nehmen es doch nicht übel, wenn ich mich erkundige, mein Herz. Aber nein, dazu sind Sie ja jetzt da. Sie wünschen? Wir möchten Miss Peters besuchen. Miss Peters wünscht keinen Besuch. Oh, aber ich bin Heather McMurra, die Schwester von Mr. Ricky. Ah! Kommen Sie herein, Miss. Und der Herr? Das ist Mr. Odell. Er ist Detektiv. Hallo, Heather Hearn. Er macht Nachforschungen über meines Bruders Tod. Ach, schreckliche Geschichte, das Mr. Odell. Und so ein hübscher junger Mensch. Man kann es gar nicht fassen. Natürlich ist sie vollkommen gebrochen, das arme Ding. Ganz herunter, seit es passierte. Was gibt es denn? Eine Dame und ein Herr, Miss Peters, die Sie besuchen wollen. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich will niemanden sehen, Mrs. Conterloo. Die Dame ist Mr. Riggis Schwester. Oh. Kommen Sie herein. Guten Abend, Miss Peters. Guten Abend. Das ist Mr. Odell. Wir möchten Sie nur bitten, uns ein paar Fragen über Ricky zu beantworten. Setzen Sie sich. Danke. Verzeihung, es ist ziemlich unordentlich hier im Augenblick. Schon gut, Mrs. Conterloo, Sie können gehen. Oh, aber rufen Sie mich nur, Kindchen, wenn Sie etwas brauchen. Diese verdammte alte, neugierige Person muss die Nase immer in alles stecken. Was wollen Sie von mir? Miss McMara glaubt, dass ihr Bruder ermordet wurde. Wie kommt sie denn darauf? Ich habe so ein Gefühl. Ein ganz bestimmtes Gefühl. Ach so. Wann haben Sie Ricky zuletzt gesehen? Am Tage bevor er... morgens. Er kam in das Geschäft, wo ich arbeite. Bouquet Schönheitssalon, Bruton Street. Und da? Ich bediente gerade eine Kundin. Und Ricky kam plötzlich in die Kabine und umarmte mich und gab mir einen Kuss. Und dann... ja, dann passierte etwas sehr Merkwürdiges. Was? Ich schaute zufällig in den Spiegel und sah das Gesicht der Kundin. Sie starrte auf Ricky und sie sah aus, als hasste sie ihn. Und er? Hat er sie erkannt? Ja, ich glaube wenigstens. Denn er wurde ganz blass, so als ob er Angst hätte. Und ich habe noch nie erlebt, dass Ricky vor etwas Angst gehabt hätte. Das war so merkwürdig. Sprachen die beiden miteinander? Oh nein. Ich dachte überhaupt, sie sei nur wütend, weil ein Mann in die Kabine gekommen war. Sie hatte nämlich ihre Bluse ausgezogen. Darum schob ich Ricky auch schleunigst wieder hinaus und entschuldigte mich bei ihr. Aber es half nichts mehr. Sie war einfach stinkwütend, warf mir das Geld hin und ging fort, bevor ich noch etwas begreifen konnte. Und erst halb fertig mit der Gesichtsmassage. Und Ricky? Der war verschwunden. 10 Minuten später ging ich rasch hinüber in das kleine Café an der Bond Street, wo wir uns oft trafen. Aber er war nicht da. Ich habe ihn nie mehr gesehen. Kannten Sie die Kundin? Keine Ahnung, wer es war. Sie kam zum ersten Mal zu uns. Könnten Sie sie beschreiben? Ach, du lieber Gott, ja. Sowas kann man gar nicht vergessen. Sie war ungewöhnlich schön. Ich sehe viele schöne Gesichter, wissen Sie? Jeden Tag. Aber sie war wirklich etwas Besonderes. Anfang 30, schätze ich. Große Augen, dunkelblau und ganz schwarze Haare. Und eine Haut, wie ich sie überhaupt noch nie unter den Fingern hatte. Warum brauchte sie denn eine Gesichtsmassage? Sie glauben doch wohl nicht, eine Frau über 30 könnte mit nichts als frischer Luft und Wasser und Seife ihren Teint erhalten. Also nicht. Und was noch, Miss Peters? Sie muss sehr reich sein. Sie kam in einem riesigen schwarzen Wagen angefahren. Mit Chauffeur natürlich. Und sie trug einen Nerzmantel. Mein Gott, was für ein Mantel. Der muss gut und gern seine 3000 Pfund gekostet haben. Mindestens. Was macht Ricky eigentlich in letzter Zeit? Ach, seit ungefähr einem halben Jahr hat er einen Job bei einem Buchmacher. Hector O'Gorman heißt der Mann, glaube ich. Guter Job? Ich weiß nicht genau. Aber manchmal hat er 100 Pfund und mehr in der Brieftasche. Er hat wohl nicht gesagt, woher die kamen. Nein, vom Wetten nahm ich an. Noch etwas, Miss Peters. Keine sehr hübsche Frage und natürlich brauchen Sie sie nicht zu beantworten, wenn Sie nicht wollen. Glauben Sie, dass er Affären mit anderen Frauen hatte? Ich weiß, er hatte welche. Es hat ihn ja einfach keine in Ruhe gelassen. Und er hat's genau gewusst, dass er jede haben konnte. Aber immer ist er zu mir zurückgekommen. Ja. Vielen Dank, Miss Peters, Sie haben uns wirklich geholfen. Wenn Ihnen noch irgendetwas einfallen sollte, was uns wirklich weiterbringt, ich bin bis morgen Nachmittag im Valida Hotel erreichbar. Ein doppelter Scotch and Rye Martini, bitte. Nun? Wie steht's, mein einzigartiger Detektiv? Danke bestens. Ich meine, wie steht's damit? Steht's? Womit? Mit dem Notizbuch, das Sie Marilyn Peters gestohlen haben. Ach, das... Ja, das. Heraus damit, mein Freund. Ihnen entgeht aber auch nicht die geringste private Regung. Hier. Taschenkalender? Wem gehört der? Ricky. Wieso? Na, vorn steht sein Name. Ach so. Oh, sind nur 2 Adressen im Verzeichnis. Christopher Hampton und Martin Sorobi. Schon mal gehört? Nein, woher sollte ich? Na, wenn Sie zum Beispiel Zeitung lesen. Dann wüssten Sie, dass Christopher Hampton ein Millionär und Rennstallbesitzer ist. Und Sowerby immerhin Herausgeber einer der größten Zeitungen in Europa. Was tun die beiden in Rickys Notizbuch? Das möchte ich auch wissen. Ich bin sehr froh, dass Sie das sagten, Philipp. So? Warum? Weil Sie es aufklären werden. Tatsächlich? Und wie? Indem Sie diese ominösen Adressen besuchen. Ach, und wann? Morgen. Aber mein Flugzeug startet um 5 Uhr nachmittags. Und mit mir. Natürlich, mein Lieber. Es ist dringend wichtig, Heather. Ich muss nach Irland. Sie wissen, seit Jahren sehne ich mich nach der alten Heimat. Natürlich. Also... Aber das lässt sich doch alles einrichten. Sie besuchen Hampton und Sowerby am Vormittag und nachmittags erwischen Sie dann immer noch Ihr dummes Flugzeug. Hören Sie mal zu, Heather. Ich habe Sie so weit auf den Weg gebracht. Diese Besuche können Sie jetzt selbst machen. Ach nein, das wäre völlig zwecklos. Ja, wieso? Was glauben Sie, was die einer armen, schwachen Frau vorlügen würden? Ach, sagten Sie, schwache Frau? Sie wollen mir eben nicht helfen. Lieber Philipp. Also gut, mein Engel. Ich werde Hampton und Sowerby morgen Vormittag besuchen. Und damit, hoffe ich, können wir zu unserem vergnügten Abend übergehen. Es wäre ja allmählich Zeit. Aber nein, ja doch nicht heute. Ich gehe jetzt nach Hause. Wie? Ja, ins Bett. Und Ihnen würde es auch nicht schaden, früh zu schlafen. Aber es ist doch erst 9:30. Na, richtig. Denn Sie wollen doch frisch und ausgeschlafen sein für Ihre Besuche morgen früh, oder? Also, gute Nacht, lieber Philipp. Schlafen Sie sehr, sehr gut. Aber Heather, hören Sie... Ja, bis nicht. Morgen, Philipp. Heather, warten Sie. Am nächsten Morgen hatten wir einen richtigen Erbsensuppennebel, so wie man ihn gewöhnlich nur in Hollywood-Filmen von London sieht. Ungern, aber doch machte ich mich auf den Weg. Christopher Hampton wohnte in einer Seitenstraße von St. James Street, ein außerordentlich vornehmes Apartment. Ich schickte ihm eine Visitenkarte und kritzelte auf die Rückseite in Angelegenheit Ricky McMara. Und was glauben Sie, das öffnete die Tür wie Dynamit. So schnell bin ich kaum je irgendwo vorgelassen worden. Sie wünschen mich in Angelegenheiten eines Mr. McMara zu sprechen? Ja, Mr. Hampton. Ich habe zwar nicht die geringste Ahnung, wer das ist. Nein? Nein. Ihr Name stand in seinem Notizbuch. Das kann wohl sein, Mr. O'Dell. Sie wissen vielleicht, ich bin ein ziemlich bekannter Mann. Sind Sie ein Freund von Mr. McMara? Ein Freund seiner Schwester. Ist ihm irgendetwas passiert? Er wurde ermordet. Oh, scheußlich. Mord. Ja, nicht wahr? Ihre Medizin, Mr. Hampton. Danke, Parky. Verzeihen Sie, Mr. O'Dell, meine Morgendosis. Widerliches Zeug. Handelt es sich um einen Kater? Nein, Nerven. Oh. Parky? Sir? Sie können das Glas wieder mitnehmen. Sehr wohl, Sir. Reizender Mensch. Wir bringen Sie ihn nur dazu, sich so leise zu bewegen. Schmieren Sie ihn mit Maschinenöl. Parkin weiß, ich schätze keine Leute, die laut auftreten. Draufgängertypen. Aha. Sie werden mir also nichts mitteilen. Das läge außerhalb meiner Macht. Aber ich muss Sie jetzt bitten, Ihren Besuch abzubrechen, Mr. O'Dell. Hoffentlich halten Sie mich nicht für unhöflich. Ihre Manieren interessieren mich weniger. Ich möchte nur wissen, was für Beziehungen zwischen Ihnen und Ricky McMara bestanden. Ich sagte bereits, ich kannte ihn nicht. Ah, natürlich, ich vergaß. Also dann, auf Wiedersehen, Mr. Hampton. Ich muss heute noch ein Flugzeug erreichen. Weiterflug? Nur nach Irland. Oh, sehr vernünftig. Wieso? Ach, London bei Nebel ist so deprimierend und auch gefährlich. So viele Unfälle immer bei diesem Nebel. Immerhin etwas, wenn auch nicht viel. Klar, Hampton log wie gedruckt. Außerdem warnte er mich, mich in diese Geschichte einzumischen und nicht allzu indirekt. Eigentlich fing es an, interessant zu werden. So viel stand fest nach diesem Besuch. Heather hatte recht, Ricky war ermordet worden. Ich habe eine Nase für sowas, wissen Sie? Es ist immer dasselbe, wie Leute sich benehmen, die etwas mit einem Mord zu tun haben. Man bekommt ein ziemlich sicheres Gefühl dafür, wenn man so viele solche Dinge mitgemacht hat wie ich. Na, einen wirklichen Anhaltspunkt hatten wir jedenfalls, die Dame im Schönheitssalon, die Dame mit dem Nerz. Ricky war ganz offensichtlich kein Mann gewesen, dem eine Frau Angst einjagen konnte. Doch sie hatte ihm Angst eingejagt. Ich verstaute die Tatsache einstweilen in meinem Gedächtnis zur späteren Verwendung und ging die Fleet Street hinunter, meinen zweiten Kunden zu besuchen, Mr. Sowerby. Wieder wirkte Ricky McMaras Name als Sesam, öffne dich. Ich wurde mit blitzartiger Geschwindigkeit in Sowerbys Privatbüro geführt. Was zum Teufel tun Sie hier? Habe ich Ihnen nicht verboten, je wieder dieses Haus zu betreten? Guten Morgen, Mr. Sowerby. Beinahe ein Tagesausflug von der Tür da bis zu Ihrem Schreibtisch. Wer sind Sie denn? O'Dell, Philip O'Dell. Aber der Bote sagt... Ich weiß, doch ich bin eilig, Mr. Sowerby. Darf ich mich setzen? Was wünschen Sie? Ich vertrete McMaras Schwester. Sind Sie Rechtsanwalt? Nein, reiner Liebesdienst. Also was wünschen Sie? Meine Zeit ist knapp. Am Donnerstagnachmittag hat man McMurray aus der Themse gezogen. Oh. Und was hat das mit mir zu tun? Das hoffe ich von Ihnen zu erfahren, Mr. Sorobi. Und da ich einer langen Generation von Optimisten entstamme... Ich kannte McMurray nicht. Hören Sie, Mr. Sorobi. Wenn man herumläuft und Fragen stellt wie ich, erwarte man eine ganz hübsche Dosis von Lügen. Sie hören das sowieso. Aber irgendwie müssen wir immerhin auf festem Boden bleiben, ja? Wenigstens soweit es die primitivste Intelligenz betrifft. Als ich hereinkam, dachten Sie, ich sei McMurray. So viel steht fest. Sie sind ein Detektiv, nicht wahr? Gut, ich bin ein Detektiv. Aber kommen Sie bitte freundlichst zur Sache. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Mr. Sorobi, eines Tages werden Sie etwas sagen müssen. Wenn nicht mir, dann der Polizei. Und die ist bedeutend unangenehmer. Die haben auch mehr Zeit, die Kerle. Die bleiben geduldig sitzen, bis Sie sich entschließen. Also gut, Sie hatten jetzt Zeit genug, sich etwas auszudenken. Lassen Sie hören. Ihre Methoden sind eigenartig, Mr. O'Dell. Der Draufgängertyp, Mr. Sorobi. Sehr beliebt beim jugendlichen Leserkreis. Was möchten Sie verschleiern? Verschleiern? Ich? Sie zittern ja wie ein junges Mädchen vor seinem ersten Ball. Meine Nerven. Ich bin in Behandlung. Auch? Sie auch? Wie interessant. Was soll das heißen? Oh, nichts Besonderes. Ich würde mich aussprechen an Ihrer Stelle. Na schön. Sie werden sich vorstellen können, dass man als Mann in meiner Position natürlich mit den merkwürdigsten Leuten zusammentrifft. Manchmal mit solchen, die man, naja nun, also fast als asoziale Elemente bezeichnen könnte. Bezeichnen Sie sie, wie Sie wollen, aber kommen Sie bitte zur Sache. McMurray kam zu mir und bot mir Material für eine Artikelserie über unaufgeklärte Kriminalfälle an, die ich für die Zeitung plante. Da sein Material tatsächlich brauchbar war, trafen wir eine Vereinbarung. Aber ich bestand darauf, dass er niemals hierher kommen solle. Warum? Weil ein Teil der Dinge, die er mir brachte, gefährlich heißes Eisen war. Ich habe ihn immer nur an drittem Ort getroffen. Darum mein Ärger vorhin. Soll das heißen, Sie wussten nicht, dass er tot ist? Ich wusste es nicht, bis Sie es mir sagten. Hm. Keine schlecht erfundene Geschichte für so kurze Zeit. Sie glauben etwa nicht? Kein einziges Wort, Mr. Sorobi. Warum nicht? Ihr Blättchen beschäftigt doch wohl einen Kriminalreporter. Mr. O'Dell, der Konzern beschäftigt 3 Kriminalreporter. Und trotzdem ziehen Sie es vor, sich Informationen von einem billigen kleinen Dreckfloh wie McMurray zu kaufen, ja? Ich weiß nichts über McMurrays Ermordung. Wer hat etwas von Mord gesagt? Ja, ich dachte, Sie hätten... Ich habe gesagt, dass man ihn aus dem Fluss gezogen hat. Ja, und dann nahm ich an... Etwas, das kein guter Journalist je tun sollte. Aber vielleicht sind Sie kein guter Journalist. Gut, ich gehe jetzt. Nur etwas noch. Kennen Sie einen Mann namens Christopher Hampton? Ich habe von ihm gehört. Warum? Auch nur, weil ich mir überlegte, ob Sie beide vielleicht zum selben Nervenarzt gehen. Ich fand, dass auch er hochgradig nervös ist. Ich ging zurück zum Hotel. Und dann passierte etwas und damit kam alles in Bewegung. Und wie? Als ich durch die Halle ging, rief das Mädchen vom Empfangstisch. Oh, Mr. O'Dell? Ja? Eine Dame war da und wollte Sie sprechen vor etwa einer halben Stunde. Schien in einem schlechten Nervenzustand. Der Manager hat sie in ihr Apartment gebracht. Gut, wissen Sie den Namen? Ja, Peters. Marilyn Peters. Oh la la, ich komme. Ich habe solche Angst, Mr. O'Dell. Was ist denn los? Ich werde verfolgt. Verfolgt? Von wem? Das weiß ich nicht. Nachdem Sie weg waren gestern Abend, ging ich schlafen. Ich wachte auf, weil ich hörte, dass jemand versuchte, meine Tür zu öffnen. Ich hatte sie abgeschlossen. Jemand drückte vorsichtig den Griff herunter. Ganz bestimmt. Dann ließen sie es gehen und entfernten sich. Ich hörte Tritte die Treppe hinunterschleichen und dann hörte ich die Haustür. Ganz bestimmt. Ich stand auf und ging ans Fenster. Es muss fast morgen gewesen sein, weil der Himmel schon hell wurde. Und ich sah jemand über die Straße gehen. Mann oder Frau? Eine Frau. Sie blieb mitten auf der Straße stehen und gab ein Zeichen mit einer Taschenlampe. Und dann... Nach kurzem kam ein großer Wagen angefahren. Einen Augenblick lang sah ich die Frau im Scheinwerferlicht. Konnten Sie sie erkennen? Ja, es war die Kundin, von der ich Ihnen erzählte. Die Dame im Nerz. Oho, die schöne Dame im Nerz einmal wieder. Ich habe so schreckliche Angst, was soll ich nur tun? Verzeihen Sie. Ja, hallo? Philipp? Hallo, Heather. Haben Sie Hampton Sorobi schon gesehen? Ja. Na und? Ich glaube, ich werde noch einige Zeit in London bleiben, mein Engel. Die Geschichte scheint auch spannender zu werden, als ich dachte. Ich rufe dich in ein paar Minuten wieder an. Keine Zeit im Augenblick. Ja, Miss Peters. Das Gescheiteste, was Sie tun könnten, wäre, zur Polizei zu gehen. Oh nein. Gerade das möchte ich nicht. Es wäre aber das Vernünftigste. Ich weiß, aber gerade das will ich nicht. Oh, können Sie mir nicht helfen, Mr. O'Dell? Wohin wollen Sie jetzt? Zurück zum Geschäft. Ich muss in 10 Minuten wieder dort sein. Gut. Gehen Sie. Und wenn Sie fertig sind heute Abend... Kommen Sie wieder hierher, statt in die Sydney Street zu fahren. Einverstanden? Ja. Vielen Dank. Sie sind sehr gut. Schön. Und bis heute Abend werde ich mir einiges überlegen, ja? Den Nachmittag über saß ich im Kino. Nicht, dass ich viel von dem Film gesehen hätte. Ich dachte nach. Als ich nach Hause ging, schwirrten die Gedanken wie wild gewordene Bienen in meinem Kopf herum. Und im Hotel warteten Heather McMurra und Marilyn Peters auf mich. Warum schauen Sie mich so an? Warum? Was überlegen Sie? Oh, ich überlege nur, warum Sie nicht zur Polizei gehen wollen. Ich will einfach nicht. Ja, warum denn nicht? Warum soll ich Gründe angeben für das, was ich tue? Das brauchen Sie nicht. Aber Sie kamen hierher, um sich Rat von mir zu holen, und es wäre vernünftig, Sie würden ihn befolgen. Dazu ist sowieso keine Zeit mehr. Die Frau will mich umbringen. Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Ja, was für Gründe sollte sie denn haben? Lasst mich einmal versuchen, diese Frage zu beantworten. Angenommen, Ricky hatte einen Techtelmechtel mit zwei Frauen zur gleichen Zeit. Und eines Tages kommen die beiden Frauen dahinter, ganz zufällig. Nummer eins geht in einen Schönheitssalon, Nummer zwei bedient sie. Ricky kommt dazu, ein toller Zufall, aber durchaus im Bereich des Möglichen. Am nächsten Tag fischt man Ricky aus der Themse. Nein! Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich liebte ihn. An gewissen Mr. Oscar Wilde zufolge bringen wir immer die um, die wir lieben. Etwas übertrieben vielleicht, aber es widerlegt Ihr Argument, Miss Peters. Sie könnten Ricky getötet haben. Ich habe es aber nicht getan. Die Dame im Nerz könnte es genauso gut getan haben. Ich muss allerdings sagen, einige Punkte sprechen etwas mehr zu Ihren Ungunsten, Miss Peters. Wieso? Ja, weil Sie jedes Mal zu Tod erschrecken, sobald nur jemand vorschlägt, die Polizei hinzuzuziehen. Darf ich mal einen Vorschlag machen? Bitte? Lassen wir Miss Peters doch eine Zeit lang hier allein, damit sie sich alles überlegen kann. Sie weiß offensichtlich mehr, als sie uns erzählt. Wenn sie hier ganz ruhig für sich ist, eine Stunde etwa, kann sie sich noch alles einmal durch den Kopf gehen lassen. Dann entschließt sie sich vielleicht, uns ins Vertrauen zu ziehen. Was meinen Sie dazu, Miss Peters? Ich tue alles, alles. Nur nicht zurück in mein Zimmer. Hier sind Sie völlig sicher. Nichts kann einem passieren in einem so großen Hotel. Komm, Philipp, wir gehen inzwischen ein bisschen Luft schnappen. Bei diesem Nebel? Das fängt schon an besser zu werden. In ungefähr einer Stunde sind wir zurück, Miss Peters. Machen Sie sich's bequem. Hoffentlich können wir ein Taxi finden. Wohin gehen wir eigentlich, Luft schnappen? Hm? Zum Rennpalast. Oh, und was gibt's dort? Hunderennen, mein Lieber. Ach, auf den Hund kommen wir auch bereits. Hier soll's recht sein. Aber nur sportlich gesehen. Sind Sie Mr. Hector O'Gorman? Nein, nur bei ihm angestellt worden. Sucht ihn jemand? Ich möchte ihn sprechen. Wer sind Sie denn? Ein Freund eines Freundes. Hm. Okay, drum im Restaurant können Sie ihn finden. Danke, komm her, da versuchen wir es im Restaurant. O'Gorman, Sie wünschten mich zu sprechen? Philip O'Dell, dürfen wir uns einen Augenblick zu Ihnen setzen, Mr. O'Gorman? Bitte. Darf ich vorstellen, Mr. O'Gorman, Miss McMurra. Ich glaube, Sie kannten Miss McMurras Bruder, Ricky. Oh ja, natürlich. Ich hörte gestern von seinem Tod, armer Kerl. Ein schwerer Schlag auch für mich. War ein guter Junge, Ricky. Er hat für Sie gearbeitet, Mr. O'Gorman, nicht wahr? Ja, er erledigt hin und wieder Aufträge für mich. Was für Aufträge? Auch die verschiedensten Dinge. Vor allem stellte er gewisse Verbindungen für mich her. Mit seinen guten Manieren und so, wie er es verstand, mit den Leuten umzugehen, war er eine ausgezeichnete Hilfe. Wie viel zahlten Sie ihm für seine Dienste, Mr. O'Gorman? Ich weiß gar nicht mehr genau, so ungefähr 10 Pfund die Woche. Mhm. Nicht schlecht für die gelegentliche Herstellung von Verbindungen. Was interessiert Sie das eigentlich alles? Miss McMurra möchte so viel wie möglich über die Freunde ihres Bruders erfahren und was sich getan hat um die Zeit vor seinem Tod, all das eben. Ja, ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, Mr. O'Gorman, wenn Sie uns helfen könnten. Da ist nur leider von mir nicht viel zu erfahren, Miss McMurra. Ich hatte nur einen geschäftlichen Kontakt mit Ihrem Bruder. Mr. O'Gorman, wissen Sie vielleicht irgendeinen Grund, warum Ricky McMurra ermordet worden sein könnte? Ermordet? Ja, ermordet. Aber ich hatte doch von einem Unfall gehört, dass er in den Fluss gefallen sei. Nein, Mr. O'Gorman, Ricky wurde ermordet. Aber das ist doch unmöglich. Es ist bestimmt so. Sie sehen, Mr. O'Gorman, falls Sie etwas wissen sollten, es wäre ratsam, es zu sagen. Sind Sie von der Polizei? Nein. Es ist eine rein private Nachforschung. Aber was wir fragen, wird die Polizei eines Tages fragen. Ich habe Ihnen schon alles gesagt, was ich weiß. Ich lernte Ricky ganz zufällig kennen. Man sah sich auf den Rennplätzen. Ab und zu hat er bei mir eine Wette gebucht. In meinem Beruf lernt man hunderte von Leuten wie ihn kennen. Das können Sie sich ja denken. Hm. Irgendwann einmal erzählte er mir, er sei völlig bankrott, fragte, ob ich keinen Job für ihn hätte. Ich mochte ihn gern soweit, dachte, er könne mir vielleicht ganz nützlich sein. Und so kam es, dass ich ihn anstellte. Das alles. Wie oft sahen Sie ihn? Nur ungefähr einmal in der Woche. Was er mit dem Rest seiner Zeit anfing, was wir Freunde hatte, davon habe ich keine Ahnung. Wissen Sie vielleicht, ob er beim Wetten Geld gewann? Möglich. Hier ein paar Pfund, dort ein paar Pfund. Durchaus möglich. Natürlich war er immer gut informiert. Trieb sich ja auch ständig um die Rennplätze herum. Mhm. Hat er je größere Summen gewonnen? Sagen wir 300 Pfund oder so? Nicht, dass ich wüsste. Hören Sie, Mr. O'Gorman, wir haben erfahren und aus sehr zuverlässiger Quelle, McMurra habe, nachdem er für Sie zu arbeiten begann, immer Geld in der Tasche gehabt. Größere Summen Bargeld, manchmal sogar 300 Pfund. Haben Sie eine Idee, wo das Geld herkam? Nein. Ich löste manchmal einen Scheck für ihn ein. Ach so. Und von wem waren die Schecks unterschrieben? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Warum nicht? Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind und welche Vollmachten Sie haben, mich das alles zu fragen. Ein Mann in meiner Stellung kann nicht vorsichtig genug sein. Bleibt alles unter uns, Mr. O'Gorman, das verspreche ich Ihnen. Ich bin auf Ihrer Seite. Ich will nichts als eine Antwort, überhaupt nichts weiter. Also, Ricky kassierte Schecks bei mir. Ungefähr zweimal im Monat. Mhm. Die Summen waren verschieden. Mal 50, mal 100 zuerst, später 300. Schecks von wem, Mr. O'Gorman? Von zwei verschiedenen Leuten. Von Christopher Hemm, dem Rennstallbesitzer. Und von Martin Sorobi, dem Zeitungsmann. Stimmt's? Ja, richtig. Da wissen Sie es ja selbst. Verstehen Sie jetzt, warum ich zögerte? Hemm ist ein großer Mann am Turf. Mich in seine Affären einzumischen, könnte mir schlecht bekommen. Ihre Diskretion macht Ihnen alle Ehre, Mr. O'Gorman. Ja. Heather, ich glaube, damit haben wir alles erfahren, was wir wissen wollten. Vielen Dank, Mr. O'Gorman. Bitte? Gute Nacht. Gute Nacht. Der Nebel wird schon wieder dicker. Scheußlich. Philipp. Ja? Warum könnten Hampton und Sir Ruby ihm so viel Geld gegeben haben? Kannst du dir da etwas denken? Ja, vielleicht hat er für sie auch gearbeitet. Für ein Gehalt von je 600 Pfund im Monat? Ja, das scheint ein bisschen viel. Ohne Zweifel. Eine hübsche kleine Erpressung wäre vielleicht näherliegender. Erpressung? Warum nicht? Du hast dir selbst gesagt, dass Ricky nicht gerade einen sehr ordentlichen Lebenswandel führte. Ja, schon. Aber Erpressung... Ah, hier sind wir. Und jetzt Marilyn Peters. Zu schwierig sollte es nicht sein, sie zum Reden zu bringen. Okay, Chauffeur, danke. Aber ich irrte mich. Es wurde nicht nur schwierig, sondern unmöglich, die Wahrheit von Marilyn Peters zu erfahren. Als wir nämlich in mein Zimmer kamen, war sie nicht mehr da. Na, Violet. Mr. O'Dell, ist etwas passiert? Violet, ich muss herausbringen, ob jemand bei mir angerufen hat während der letzten 60 Minuten. Ja, Mr. O'Dell, da war ein Anruf. Ungefähr 15 Minuten, nachdem Sie mit Miss McMurray weggegangen waren. Wer war es? Können Sie sich erinnern? Männlich oder weiblich? Es war eine weibliche Stimme. Und was hat sie gesagt? Sie wollte mit ihrem Zimmer verbunden werden. Ich sagte ihr, sie seien gerade ausgegangen, aber die Dame erklärte, sie wolle sowieso nicht mit Ihnen sprechen, sondern mit Miss Peters. So habe ich sie verbunden. Und was sagte Miss Peters? Oh, das weiß ich doch nicht, Mr. O'Dell. Es ist meine Pflicht, Gespräche zu verbinden und mich dann auszuschalten. Natürlich, Violet, aber was hat sie zu Miss Peters gesagt? Das ist wirklich sehr wichtig. Ich weiß, dass Sie nie in der Leitung bleiben. Also sagen Sie mir, was war es? Ja, also, sie sagte, sie rief in ihrem Auftrag an. Miss Peters solle sofort zur Sydney Street kommen. Miss Peters hat dann gefragt, warum, was los sei. Und die Dame antwortete, das würde sie gleich selbst erfahren, wenn sie dorthin käme. Ja, und sie sagte noch, es sei sehr dringend. Und dann hing sie ein. Miss Peters rief kurz danach zur Zentrale und ließ sich ein Taxi bestellen. Das war alles. Tausend Dank, Violet. Sie sind unbezahlbar. Aber niemandem sagen, Mr. O'Dell. Bestimmt nicht. Natürlich nicht. Im Gegenteil. Ich werde sie dem Direktor empfehlen, damit sie eine Gehaltserhöhung kriegen. Da kommen wir scheint gerade am Kensington-Bahnhof vorbei. Gut, Herr Chauffeur, Sie können hier halten. Also, Heather, hör zu. Wahrscheinlich bewachen Sie immer noch das Haus. Wenn das der Fall ist, möchte ich Sie dabei erwischen. Ich möchte allmählich wirklich gern die Dame im Nebel einmal aus der Nähe sehen. Mhm. Du gehst jetzt langsam auf das Haus zu. Mhm. Und ungefähr alle 20 Meter schaust du dich nach allen Seiten um. Ja. Wenn sie dich besichtigen wollen, gib ihnen eine Chance, dich deutlich zu sehen. Ja. Geh nicht zu schnell bis zu Marilyns Haus. Ja, und was tust du? Ich komme dir auf der anderen Straßenseite nach. Wenn du zum Haus kommst, geh die Treppe hinauf, klingle aber noch nicht. Warte, bis ich auch da bin, verstanden? Okay, also los. Sie trug einen ganz hellen Regenmantel. Ich wartete, bis der braune Nebel ihn fast verschluckt hatte. Dann folgte ich langsam auf der anderen Seite. Sydney Street ist keine breite Straße, aber der Nebel war wirklich scheußlich. Ich hatte alle Mühe, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Heather ging langsam. Bei jeder Laterne blieb sie stehen und drehte ihr Gesicht im blässlich-gelben Licht nach allen Seiten. Sie war ungefähr 50 Schritte gegangen, als kurz vor mir ein Mann aus einem Torbogen trat, die Straße überquerte und ihr folgte. Schließlich erreichte sie Marilyns Haus und stieg die Treppe hinauf. woraufhin auch der Mann stehen blieb und sich in den Nebel zurückzog. Ich begann meinerseits, die Straße zu überqueren. Doch kaum war ich 3 Schritte vom Gehsteig herunter, hörte ich einen Wagen in großer Fahrt herankommen. Riesige Scheinwerfer schienen mir direkt in die Augen. Ich war völlig geblendet. Philipp! Philipp! Ist dir etwas passiert? Gib mir die Hand, mein Herz. Oh, mein Arme. Ja, so. Ah, danke, jetzt geht's besser. Oh, Philipp, was ist passiert? Oh, nicht schlimm, nicht schlimm. Nur der Fuß verknackst, glaube ich. Tut's weh? Oh ja, ich kann ganz gut stehen. Oh, das Auto ist ja genau auf dich zugerast. Ja, ich weiß, und hat mich ums Haar erwischt. Hast du sehen können, wer am Steuer saß? Nein, mein Engel, dafür war keine Zeit. Aber ich hab's gesehen. Die Dame im Nerz, Philipp, sie muss es gewesen sein, genau wie Merlin sie beschrieben hat. Ich konnte sie erkennen, denn das Licht am Armaturenbrett war eingeschaltet. Schön ist sie, kein Zweifel, sehr schön. Was man von ihren Angewohnheiten allerdings weniger behaupten kann. Aber weiter, wir müssen uns um Merlin kümmern. Komm. Guten Abend, Mrs. Canterlou. Dürfen wir hereinkommen? Ach, Miss McMurray, natürlich, natürlich. Kommen Sie nur. Ist Miss Peters zu Hause? Ja, sie ist oben. Kam ungefähr vor einer Stunde heim. Komm mit, Heather. Ja, ich glaube, sie hat Besuch. Eine Dame. Ach. Haben Sie die Dame gesehen? Aber nur ganz kurz, als sie kam. Aber so ein Pelzmantel, Mr. Adele. Nerz, wenn ich mich nicht sehr täusche. Muss ein Vermögen gekostet haben. Und große blaue Augen und schwarze Haare. Ja, ganz richtig, Sir. Also so was Schönes, wie ein Filmstar. Aber sie kann nicht mehr oben bei Miss Peters sein. Warum nicht? Ich habe sie doch gerade draußen auf der Straße gesehen. Tatsächlich? Miss Peters? Wir sind's, Philipp Odell und Miss McMurray. Miss Peters! Du meinst doch nicht, dass ich... Ich meine gar nichts, aber gleich will ich es ja sehen. Geh aus dem Weg, mein Engel. Und bleib hier draußen, wenn ich dich rufe, ja? Aber bist du ein Fehl? Was denn das? Was tun Sie denn? Die Tür auf. Ja, was erlauben Sie sich denn? Sie können uns nicht einfach... Wenn ich nicht mache, ist die Polizei aus dem Weg. Wartet hier draußen, ihr beide. Obwohl ich in dem dunklen Zimmer nicht die Hand vor den Augen sehen konnte, wusste ich, was los war. Ich fühlte es, durch alle Poren meiner Haut konnte ich es fühlen. Schließlich fand ich den Lichtschalter. Ich schaute zur Ecke, in der die niedere Couch stand. Ein Blick genügte. Ich ging wieder auf den Gang hinaus und zog die Tür hinter mir zu. Ist sie? Ja. Das ist doch nicht möglich. Das ist doch ausgeschlossen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ein Mord im Haus. Ein Mord in meinem Haus. Heather, komm. Jetzt müssen wir zur Polizei. Und schnell. Sie sind spät dran, Mr. Odell. Für einen Besuch, meine ich. Fast Mitternacht. Besuch ist doch nicht genau der Zweck der Übung, Sergeant Layton. Doch nicht etwa ein Fall internationaler Spionage, Sir? Tut mir leid, Sie zu enttäuschen, Layton. Nur ein kleiner Doppelmord. Oh. Oh. Mr. Odell? Ja? Inspektor Rigby, guten Abend. Guten Abend. Sie wünschten, mit mir über den McMurray-Fall zu sprechen. Richtig. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. In Ordnung, Sergeant Layton, Sie können gehen. Jawohl, Sir. Sie müssen sehr aufgeregt sein, Mr. Odell. Aufgeregt? Ja, dass Sie um diese nachtschlafende Zeit noch zum Yard kommen. Ach so, ja. Verbrechen und Geschichten werden meist in der Nacht gemacht. Sind vielleicht auch dasselbe. Verbrechen und Geschichte. Finden Sie? Nur je nachdem, wie man es ansieht. Alexander, Genghis Khan, Napoleon haben alle Geschichte gemacht. Waren alle Verbrecher. Ach. Tja, und was ist mit Ricky McMurray? Der wurde am Donnerstag aus der Themse gefischt. Das weiß ich. Tödlicher Unfall durch Ertrinken. Nein, Mord. Mord? Einfacher, glatter Mord. Können Sie das beweisen? Ich glaube, ja. Gestern Abend besuchte ich seine Freundin, Marilyn Peters. Aus ihr war nicht viel herauszubekommen, völlig gebrochen. Aber heute Morgen kam sie zu mir in mein Hotel... Behauptete, sie werde verfolgt. Macht auch einen sehr verängstigten Eindruck. Und offenbar hatte sie allen Grund. Vor einer halben Stunde musste ich die Tür zu ihrem Zimmer aufbrechen lassen. Ich fand sie tot, erwürgt. Und das beweist nach Ihrer Ansicht, dass auch McMurray ermordet wurde? Nach Ihrer nicht? Oh, ich kann mir auch andere Erklärungen denken. Oh, bitte, natürlich. Jemand kann sie um die Ecke gebracht haben, weil sie ihm oder ihr das letzte Paar Nylons wegschnappte. Oder vielleicht ist auch eine fliegende Untertasse bei ihr eingedrungen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich für meine Person bin der Ansicht, dass McMurrays Mörder auch Sie umgebracht hat. Und wissen Sie vielleicht auch, wer das wäre? Ich kann Ihnen jedenfalls einen Anhaltspunkt geben, Inspektor Rigby. Irgendwo in diesem Nebel gibt es eine Dame, die einen teuren Nerzmantel spazieren trägt. Sie könnte Ihnen bestimmt eine ganze Menge über die beiden Morde erzählen. Sie hat große blaue Kulleraugen und glänzendes schwarzes Haar. Fährt in einem Wagen, der wie der Buckingham-Palast auf Rädern aussieht. Finden Sie diese Dame, dann werden Sie den Mörder finden. Was haben Sie eigentlich mit diesem Fall zu tun, Mr. Odell? Oh, ich bin ein Freund von Heather McMurra, Rickys Schwester. Und dass sie mich gebeten hat, mich um die Sache ein wenig zu kümmern. Ich verstehe. Ich kann Ihnen noch mehr erzählen, Inspektor Rigby. Dies ist keine Hintertreppengeschichte. Bekannte Namen werden Ihnen begegnen. Christopher Hampton zum Beispiel, der Rennstallbesitzer. Martin Sorobi, der Zeitungsmann. Sie werden über dicke Velourteppiche und nicht in düstere Seitengassen gehen. Ich habe jetzt sehr wenig Zeit. Würden Sie mir einen Bericht schriftlich geben, Mr. Odell? Selbstverständlich. Lassen Sie mir Papier bringen, ich werde es gleich tun. Aber nein, so eilt das nicht. Gehen Sie jetzt nach Hause und schlafen Sie sich aus, Mr. Odell. Kommen Sie morgen früh um 10 wieder. Inspektor Rigby, Sie schlafen zu legen, dazu ist jetzt keine Zeit. Wer weiß, was als nächstes passiert. Nehmen Sie meinen Rat an, Mr. Odell. Sie werden mir morgen bestimmt zugeben, dass er richtig war. Bitte. Wie Sie meinen. Und dieses Mädchen, Marion Peters, wo ist der Leichnam? In der kleinen Pension in Kensington, Sydney Street. Sie werden das Haus gleich finden, ein Wachtmeister steht Posten. Ich gab dem Revier dort einen Bericht, bevor ich hierher. Sehr schön, ich werde hinfahren. Soll ich mitkommen? Nicht nötig, danke. Ich fand die Ermordete, wenn ich Sie daran erinnern darf. Ich werde es nicht vergessen. Verlassen Sie sich drauf, Mr. Odell. Geben Sie bitte dem Sergeant Ihre Adresse und Telefonnummer. Ich werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn ich Sie noch brauchen sollte. Und auf jeden Fall sehe ich Sie morgen um 10 Uhr, nicht wahr? Auf jeden Fall. Und noch etwas, Mr. Odell. Ja? Lassen Sie Ihre Finger von der ganzen Geschichte. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich den Fall ohne die Hilfe von Amateuren bearbeiten kann. Gute Nacht. Hast du deinen Bericht abgegeben? Ja. Na und? Was sagten sie? Nichts. Was ist los, Philipp? Böse? Das ist gar kein Ausdruck, mein Schatz. Ich könnte den nächstbesten Polizeiinspektor umbringen. Ja, aber was ist denn los? Haben Sie einen neuen, jungen Inspektor in der Mordabteilung. Rigby heißt der Kerl. Charmantes Jüngelchen wie Eis, der ganze Kerl. Hat mir doch tatsächlich erklärt, ich soll die Finger davon lassen. Er könne keine Amateure dabei gebrauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein gutes, geschliffenes, schönes, langes, dünnes Messer hätte, hä? Morgen gäbe es einen freien Posten in der Mordabteilung des Jahres. Du kannst dich darauf verlassen. Also nimm lieber eine Zigarette hier. Warum schmecken deine Zigaretten eigentlich immer nach Parfum? Du Esel. Wahrscheinlich, weil sie immer neben meinem Taschentuch stecken. Ah ja. Der Nebel klärt sich, schau. Ist das nicht schön hier? Nachts? Findest du? Na, Leighton, alles in Ordnung? Der Doktor ist eben fertig. Wollen Sie die Leiche besichtigen, Inspektor Rigby? Sieht nicht aus, als ob sie sich sehr gewehrt hätte. Nein, keinerlei äußerliche Verletzungen. Ich habe meine Kleider sind verrutscht. Merkwürdig. Ich kann auch nichts mit Sicherheit sagen, aber ich möchte annehmen, sie starb durch Herzschlag. Meinen Sie damit, sie starb noch während... Ja, wahrscheinlich, aus Angst. Ehe er noch... Ja, ist gut. Brauchen Sie noch etwas von mir, Inspektor? Nein, danke, Doktor. Der Tod muss ungefähr zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr eingetreten sein. Sehen Sie nachher, das ist Sergeant. Ja, was ist denn? Ich möchte den Herrn Inspektor sprechen. Die Hauswirtin, Sir. Mrs. Cantaloup. All right, lassen Sie rein. Dann werde ich jetzt nach Hause gehen. Gute Nacht, Inspektor. Nacht, Doktor. Mrs. Cantaloup, was wünschen Sie? Ist es wahr, dass sie ermordet worden ist? Warum wollen Sie das wissen? Warum? Dies ist mein Haus, Inspektor. Und ich lebe vom Zimmer vermieten. Mord in meinem Haus, wissen Sie, was das für mich bedeutet, Sir? Können Sie sich das vorstellen? Wann haben Sie das Mädchen zuletzt gesehen? Heute Abend, Sir. Sie kam um ungefähr 8:45 nach Hause. Es waren gerade Nachrichten im Radio, darum kann ich die Zeit angeben. Gingen Sie direkt auf Ihr Zimmer? Ja, Sir, sofort. Hatte sie irgendwelchen Besuch? Ja. Wen? Eine Dame in einem Nerzmantel. Und wie lange blieb die? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich hörte einmal die Tür gehen, da war es 10.15 Uhr. Das weiß ich, weil ich gerade meine Uhr aufzog. Und wann kam Mr. Odell? Ungefähr 5 Minuten später. Gingen Sie mit ihm ins Zimmer? Nein, Mr. Odell meinte, wir sollten draußen bleiben auf dem Korridor. Schön, Miss Cantaloup. Das wäre alles. Na, mein rot-goldener Engel? Ich fürchte, ich fange an, schläfrig zu werden. Oh, das ist nicht gerade ein Kompliment für mich. Ja, wohin fahren wir? Milton House. Wohnt da nicht Christopher Hampton? Erraten. Ja, und willst du ihn etwa besuchen? Genau das will ich. Jetzt? Sag mal, ist dir klar, dass es fast 1 Uhr ist? Na ja, aber Mr. Hampton sieht mir ganz nach einem Mann aus, der erst am frühen Morgen schlafen geht. Sag mal, hat Inspektor Rigby nicht eigentlich gemeint, du solltest jetzt deine Finger von der Sache lassen? Oh, hat er ja, aber kannst du mir einen echten Iren nennen, der befolgt, was man ihm sagt? Hm? All right. Milton House, Sir. Warten Sie hier. Wie Sie wünschen. Hamptons Wohnung liegt im 3. Stock. Siehst du irgendwo Licht? Nicht den geringsten Schimmer. Er scheint sich also doch schon in süßen Träumen zu wiegen. Na, das möchte ich bezweifeln. Lass uns einmal von der Rückseite nachsehen. Dort führt eine Einfahrt herum. Dachte ich mir's doch. Natürlich noch Licht. Also wo sind wir? Gut, hier ist eine Feuerleiter zu seinem Balkon. Aber du willst doch nicht über die Feuerleiter doch, das will ich, ja. Ja, und warum die Abneigung gegen die Haustür? Oh, vielleicht nur, weil sie mir ins Gesicht schlagen würde. Hör zu, Heather, jetzt musst du etwas für mich tun. Nimm das Taxi und fahr zum Presseclub. Du weißt wo, an der Fleet Street. Der Chauffeur wird's auch wissen. Frag nach einem Journalisten namens David Windner. Gewöhnlich ist er um diese Zeit dort. Sag ihm, dass ich ein Freund von dir bin. Er soll dir so schnell wie möglich, so viel wie möglich über Martin Sorobi erzählen. Wo er wohnt, woher er kommt. Also allen Klatsch, den er weiß. Verstehst du? Also soll ich auch noch Detektiv spielen? Aber Herzchen, stell dir vor, wie begeistert unser Inspektor Eiszapfen wäre, wenn er wüsste, dass er statt eines gleich 2 Amateure hat. Also wenn du genug weißt, mein Engel, geh heim in deine Wohnung. Ich rufe dich später an. Also schön. David Windner. Gut. Psst. Wir werden beobachtet, mein Herz. Jemand steht da drüben unter der Tür. Ich kann niemand sehen. Das macht nichts. Jemand steht aber dort. Halt dich still. Ha. Ha. Oh, mein rechter Fuß schläft ein. Ja, jetzt geht er. Wer könnte denn das sein? Oh, keine Ahnung. Und das gefällt mir gar nicht. Wenn mir schon einer hinterherläuft, dann weiß ich immer gern, wer es ist. Na, jedenfalls geht er. Hm. Und was jetzt? Jetzt fährst du zum Presseclub und ich steige die Feuerleiter hinauf. Also, adieu, Phil. Gib acht. Ich kletterte diese Feuerleiter hinauf, so schnell ich nur konnte. Und die ganze Zeit war mir klar, was für ein kompletter Narr ich war, nicht vorsichtiger zu sein. Aber ich kletterte hinauf und durch eines der hohen Fenster in Christopher Hamptons Zimmer. Er saß in einem enormen Lehnstuhl, angetan mit einem Schlafrock, der aussah wie eine wild gewordene Malerpalette. Als er aufsah und mich bemerkte, wurde er so blass, wie ein Mann seiner Gesichtsfarbe überhaupt nur werden kann. Was zum Teufel? Oh, Sie sind es. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Mr. Hampton, dass ich auf diesem Weg zu Ihnen komme. Aber Ihr unschätzbarer Parkin hätte mir zweifellos erklärt, Sie seien nicht zu sprechen, wenn ich bescheiden an die Haustür geklopft hätte. Sie sind doch kein so schlechter Detektiv, Mr. Odette. Das haargenau hätte er getan. Sehr bequem, diese Feuerleiter. Scheint so. Ich werde sie abnehmen lassen müssen. Oh. Haben Sie noch weitere Mordfälle entdeckt, seit wir uns sahen? Einen. Ach. Wo waren Sie heute Abend zwischen 9 und 10 Uhr? Auf der Rückfahrt von Newmarket. Ah, Sie nahmen nicht vielleicht den Weg über Sydney Street, Kensington, oder? Nein, warum? Oh, nur weil dort heute Abend ein Mädchen mit Namen Marilyn Peters erwürgt worden ist. Tatsächlich? Oh, wie scheußlich. Sehr scheußlich. Möchten Sie etwas trinken? Leidenschaftlich gerne. Vielleicht einen Brandy? Mit dem größten Vergnügen. Brandy. Ausgezeichnet. Es tut mir leid, Sie daran erinnern zu müssen, Mr. Odell. Was Sie also hiermit tun? Ich habe Sie davor gewarnt, dass unangenehme Dinge in London bei Nebel passieren. Entsinnen Sie sich? Ich entsann mich besonders deutlich, als ich die Tür zu Marilyn Peters Zimmer aufbrach und das Mädchen dort erwürgt auf ihrem Bett liegen sah. Ihr Brandy. Und Sie nehmen keinen? Nein, ich muss gleich meine Medizin nehmen. Ah, natürlich, Sie haben ja schlechte Nerven. Zigarette? Besten Dank. Warum haben Sie eigentlich Ricky McMara Schweigegeld gezahlt? Ist der Brandy gut? Erstklassig. Ich erlaubte mir, Sie etwas zu fragen. Wer bezahlt Sie eigentlich dafür? Niemand. Ich sagte Ihnen ja schon, es ist ein Liebesdienst. Was würden Sie davon halten, zur Abwechslung auch bezahlt zu werden? Von Ihnen? Von mir. Mr. Hampton, ich bin keiner dieser weltentsagenden Typen, die Geld verachten. Im Gegenteil, ich habe eine ausgesprochene Vorliebe dafür. Trotzdem... Mir ist es lieber, wenn es sauber ist. Mein Geld ist sauber, Mr. Odell. Was wollen Sie von mir? Dass Sie ausfindig machen, wer mich erpresst. Ich dachte, das habe mit McMarys Tod aufgehört. Eben nicht. Es scheint, da war jemand hinter McMarry. Und wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, ich könnte Ihnen helfen? Oh, mir ist die Art, wie Sie an die Dinge herangehen, sympathisch. Sie lassen sich nicht so leicht abschütteln oder einschüchtern. Sie sind intelligent und vor allem, Sie sind ehrlich. Wollen Sie meinen Vorschlag annehmen? Gut. Gut, ich bin einverstanden. Ausgezeichnet. Ich werde Ihnen einen Scheck ausschreiben. Nein, lassen Sie das vorläufig. Mir wäre es aber lieber. Also, ich schreibe 300 Pfund. Nein, das kann ich nicht annehmen. Warum denn nicht? Zu viel. 300 Pfund ist zu viel. Ach was, da stecken Sie es ein. Sie können den Scheck ja immer noch zerreißen, wenn Ihnen die Lust vergeht. Na schön. Schön. Und jetzt erzählen Sie mir bitte etwas mehr über diese Erpressungen. Was steckt dahinter? Eine sehr lange Geschichte. Macht nichts, Ihre Brandyflasche ist ja noch halb voll. Bedienen Sie sich. Also, vor 15 Jahren, 1932 war das, hat sich ein Mann in einem meiner Ställe in Rutsch erhängt. George Maybrick hieß er. In Rutsch? Ich dachte, Sie hätten Ihre Pferde in Newmarket. Jetzt, ja. Damals hatte ich sie in Rutsch. Meine Familie stammt dorthin. Maybrick war mein Trainer. Noch jung, ehrgeizig, ungewöhnlich tüchtig. Er hatte nur eine große Schwäche. Alkohol? Nein, Frauen. Er stahl Geld von mir. Und das fand ich heraus und musste ihn entlassen. Danach darauf verhängte er sich. Sehr unangenehm. Ich verstehe. Ja, und die Geschichte wurde zusätzlich unangenehm, weil eine ganze Menge Gerüchte sich verbreiteten. Gerüchte darüber, wie er starb? Ja, und es war so, dass am Tag seines Todes eines meiner Pferde, der Favorit, in einem wichtigen Rennen sehr schlecht lief, während ich auf ein anderes Pferd gesetzt hatte, das auch Sieger wurde. Dies wurde bekannt und die Leute sagten, ich hätte mein eigenes Pferd gepult. Na und? Hatten Sie? Nein, natürlich nicht. Das dachte ich. Da aber Maybrick sich in derselben Nacht erhängte, hieß es, ich hätte ihn um die Ecke gebracht, damit nichts darüber aufkäme, wie mein Pferd gepult worden war. Natürlich ganz absurd alles. Und Selbstmord wurde ganz eindeutig festgestellt. Aber die Gerüchte hörten nicht auf. Deswegen ging ich schließlich weg von dort und zog mit den Pferden nach Newmarket. Und was hat das alles mit diesen Erpressungen jetzt zu tun? Die fingen erst vor ungefähr 3 Monaten an. Damals kam Ricky McMurray hierher zu mir, sagte, er sei zufällig in den Besitz eines Briefes gekommen. Eines Briefes, den ich an Maybrick einige Tage vor seinem Tod geschrieben hatte. Darin stehen natürlich eine ganze Menge ziemlich deutliche Worte. Tatsache ist, ich schrieb so etwas wie, dass ich ihn noch umbringen werde. War der Brief echt? Leider. Warum haben Sie Maybrick gedroht, ihn umzubringen? Wegen Kitty Stapleton. Das war ein junges Mädchen aus Rutsch. Eine bezaubernde Person. Tja, und ich interessierte mich für sie. Aber es gab da so einige Komplikationen. Das heißt, sie hat Maybrick den Vorzug gegeben? Naja, so war es. Und auch. Sie, wütend darüber geworden, schrieben Maybrick einen Brief und sagten in unmissverständlichen Worten, sie würden ihm seinen verdammten Kopf abreißen, wenn er nicht die Finger von Kitty Stapleton ließe. Stimmt's? Ja, und McMurray hat auf irgendeine mysteriöse Weise diesen Brief nach 15 Jahren in die Hand bekommen. Er wollte Geld. Ich zahlte. Ich dachte, es könnte schwierig werden, den Brief zu erklären. Na, und zunächst war McMurray auch zufrieden mit dem Geld, das ich ihm zahlte. Dann erschien er eines Tages wieder und verlangte, eines meiner Pferde, das für das Manchester Handicap gemeldet war, sollte gepult werden. Genauer noch, er wollte, dass ich ihm ein bestimmtes Betäubungsmittel gäbe. Bestand darauf, dass ich ihm dies ganz bestimmte Mittel gebe. Warum das? Offenbar wollte er, dass man mir an den Kragen gehe. Natürlich hätte es eine Untersuchung gegeben. Damit wäre ich erledigt gewesen. Schien also darauf aus, mich zu ruinieren. Warum nur? McMurray dürfte doch wohl die Geschichte von der Gans und den goldenen Eiern bekannt gewesen sein. Das ist es eben. Darum, als das passierte, wusste ich, dass er nicht allein arbeitete. Dass irgendjemand hinter ihm stand. Irgendjemand, dem es nicht um mein Geld ging, sondern darum, mich zu ruinieren. Ja, so sieht das aus. Haben Sie eine Idee, wer dieser irgendjemand sein könnte? Nein, eigentlich nicht. Keinerlei Verdacht, keinerlei Anhaltspunkte. Ich müsste schon etwas mehr wissen, bevor ich mich an diese Sache mache. Ja, vielleicht könnte dies auf eine Spur führen. Gestern Abend wurde ich angerufen. Verzeihung, Sir. Na, Perkin, was gibt es? Telefon bitte, Sir. Ich habe jetzt keine Zeit, bin ich zu Hause. Sagen Sie, man soll mich morgen früh wieder anrufen. Wenn ich mir erlauben darf, Sir, ich glaube, Sie sollten es besser annehmen. Warum? Es ist die Dame, Sir. Oh, Sie müssen mich entschuldigen, Mr. Odell. Ich komme gleich wieder. Aber er kam nicht gleich wieder. Ich wartete eine geschlagene Stunde in dem Zimmer. Und es war eine lange Stunde, das kann ich Ihnen sagen. Schließlich wurde es mir zu dumm und ich ging auf den Gang hinaus. Parkin, der exzellente Diener, stand dort herum. Er sah mich an, ohne jeden Ausdruck, wie ich es jetzt schon von ihm kannte. Suchen Sie etwas, Mr. Odell? Ja, Mr. Hampton. Mr. Hampton ist zu Bett gegangen, Sir. Aber er bat mich doch, auf ihn zu warten. Er lässt Ihnen sagen, wie leid es ihm tue, aber er hoffe, Sie morgen zu sehen. Warum haben Sie mir das nicht gleich ausgerichtet? Verzeihung, Sir. Ich wurde aufgehalten. So. Na, dann scheint ja hier nichts weiter für mich zu tun. Nein, Mr. Odell, nichts weiter. Parkin. Mr. Odell? Kennen Sie zufällig eine Dame, die einen Nerzmantel trägt? Ungefähr Anfang 30, dunkle Haare, ausgesprochen gut aussehend. Sie fährt einen dicken, schwarzen Wagen. Nein, Mr. Odell, nicht, dass ich wüsste. Ja, und wenn auch, Sie würden mir es wohl kaum sagen, wie? Guten Nacht, Parkin. Ja, mein Engel, hast du etwas in Erfahrung gebracht? Ja. Tüchtig, tüchtig. Warte mal einen Moment, ich habe den Ort aufgeschrieben. Lass nur, ich glaube, ich weiß wo. Es war Raj. Ja, war Raj. Ja, und dort ist er ungefähr vor 15 Jahren weggegangen. Ja, und ziemlich eilig sozusagen. Ne? Aber um Himmels Willen, woher weißt du das? Hervorragend, passt alles ausgezeichnet ineinander. Heather, du bist wunderbar. Wo wohnst du, Roby? Gott segne dich, mein Schatz. Ich rufe dich morgen früh wieder an. Ich fahre jetzt nach Thackeray Lodge. Ja, was man hat, das hat man. Und vielleicht ist es meine letzte Chance. Vergiss nicht, ich bin zum Yard eingeladen, morgen früh um 10. Und Rick begibt mir dann vielleicht die weitere Einladung, ein oder zwei Jahre bei ihm sitzen zu bleiben, wenn ich zu spät komme. Wiedersehen, Engel. Schlaf schön. Da sind wir, Sir. Eastgrave. Danke. Welche Nummer wollten Sie? Es spielt keine Rolle. Von hier kann ich zu Fuß gehen. Ist aber eine lange Straße. Ich bin ja auch ein langer Fußgänger. Wie viel macht's? 2 von 10, Sir. Sehr großzügig, was? Großzügig für Sie, meine ich. Ist doch sehr spät, Sir. War es nicht hier, wo früher Straßenräuber ihr Unwesen trieben? Ja, sowas habe ich, glaube ich, mal gelesen. Ja, wie die Zeiten sich ändern, nicht wahr? Früher haben Sie Pferde benutzt, heute sind es Taxis. Also hier 3 Pfund. Und geben Sie Ihrem verchromten Rappen da ein extra Bündel Heu. Der Chauffeur hatte schon recht gehabt, es war eine lange Straße, besonders bei Dunkelheit und Nebel, und der Nebel lag wieder ganz dick über der Gegend. Ich war vielleicht 200 Meter gelaufen, als ich eine Frauenstimme hörte. Und was für eine Stimme. Mr. Odell? Mr. Odell? Wer sind Sie denn? Wenn Sie Ihre Taschenlampe nach rechts drehen, können Sie mich sehen. Erkennen Sie mich? Der Nachtsmantel. Ach, so nennen Sie mich. Und jetzt drehen Sie die Taschenlampe bitte gegen sich selbst. Warum? Weil ich sehen möchte, wie Sie aussehen. Dazu hatte ich leider bisher keine ausreichende Gelegenheit. Na ja, gestern Abend waren Sie zu eilig, mich mit Ihrem schönen Wagen schnell anzufangen. Drehen Sie die Lampe bitte so, wie ich Sie bat, Mr. Odell. Bitte? Sie gefallen mir. Knipsen Sie die Lampe jetzt aus. Gewiss, meine Gnädigste. Haben mich meine Augen betrogen oder sah ich jemand hinter Ihnen? Sie haben ganz richtig gesehen. Na, jemand großen, breiten. Jemand sehr großen und sehr breiten. Er heißt Jay. War Berufsboxer. Hat eine Menge Preise gewonnen. Ach, tatsächlich? Ja, ein wirklich erstklassiger Mann. Na, davon bin ich überzeugt. Sie haben überhaupt nur erstklassige Dinge um sich, nicht wahr? Erstklassige Nerzmäntel, erstklassige Wagen, erstklassige Boxer. Alles hat Stil, Miss... oder Mrs.? Wissen Sie das nicht? Nein. In meinem Herzen waren Sie bisher nur der Nerzmantel. Dann lassen Sie es ruhig dabei, Mr. Odell. Das ist viel einfacher. Ja, das höre ich gern. Bisher war nämlich alles viel zu kompliziert. Ich kann kaum mehr Schritt halten. Soweit ist es Ihnen aber ganz gut gelungen. Zu gut für meinen Geschmack. Oh, das möchte ich nur wieder nicht sagen. Immer noch weiß ich nichts über eine ganze Menge Dinge. Zum Beispiel, was für eine Rolle Sie spielen. Sie haben etwas zu tun mit McMaras Tod und auch mit Marilyn Peters. So viel weiß ich. Ach, so viel wissen Sie. Und Sie haben auch irgendetwas zu tun mit den Erpressungen an Christopher Hampton. Woher wissen Sie denn das? Das schöne Nerzmantel war reine Vermutung. Aber wie steht's mit Martin Sorobi? Was hat er dabei zu suchen? Raten Sie halt noch einmal. Ich tue es nicht gern, es ist keine sehr seriöse Arbeit, wissen Sie. Darum bin ich hier auf dem Weg zu Martin Sorobi. Ich weiß. Ach, warum haben Sie mich dann aufgehalten, wenn ich fragen darf? Ich wollte mit Ihnen sprechen. Hätten Sie da nicht warten können, bis ich bei Sorobi war? Hm, tut mir leid, wir sind sowieso schon zu spät dran. Wollen wir denn irgendwo hin? Ja, das wollen wir. Wir machen eine kleine Fahrt zusammen. In Ihrem großen Wagen? In meinem großen Wagen. Oh, muss ich sagen, tut mir leid. Ich mag nämlich diesen Wagen nicht sehr. Er hat so unsympathische Angewohnheiten. Noch immer trage ich blaue Flecken spazieren, die ganze rechte Seite hinunter, die mich an ihn erinnern. Kommen Sie besser mit, Mr. Odell. Oh nein, aufrichtigen Dank. Ich gehe Sorobi besuchen. Jay? Oh, aber teuer ist ein Herzmantel. Meinen Sie nicht, wir könnten uns auch friedlich auseinandersetzen? Gut, Jay. Leg ihn auf den Rücksitz. Fräulein, wo kann ich Miss McMara finden? Die Direktrice der Parfumabteilung? Im ersten Stock, rechts. Miss McMara? Ja, bitte. Inspektor Rigby, Scotland Yard. Oh. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Bitte. Wie lange kennen Sie Philipp Odell schon, Miss McMara? Oh, ungefähr 4 Jahre. Kennen Sie ihn gut? Wie meinen Sie das? Wann sahen Sie ihn zuletzt? Kurz nach 1 Uhr gestern Nacht. Wir hatten einen ziemlich ereignisreichen Abend gestern. Ich weiß. Sie waren mit ihm zusammen, als er die Leiche von Marilyn Peters fand, nicht wahr? Wo wollen Sie hinaus, Inspektor Rigby? Nachdem Odell seine Entdeckung gemeldet hatte, gestern Nacht fuhr ich selbst noch zur Sydney Street hinaus. In dem Zimmer des toten Mädchens fanden wir ein Glas mit Wasser, neben dem Bett. Zweierlei Fingerabdrücke waren auf dem Glas. Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass Philipp Odell Marilyn Peters umbrachte, oder? Ich will gar nichts sagen. Ich mache meine Nachforschung. Und da gibt es einige Punkte, die ich aufklären möchte. Deswegen muss ich Odell sprechen. Er sollte heute Morgen um 10 Uhr zu mir nach dem Yard kommen. Jetzt ist es schon Mittag. Es tut mir leid, Inspektor Rigby. Ich kann Ihnen auch nicht helfen. Ich weiß selbst nicht, wo er ist. Er wollte mich heute früh anrufen. Er rief aber nicht an. Ich hörte, Sie hätten Ihrerseits verschiedene Male im Hotel angerufen heute Vormittag. Ja, das stimmt. Warum? Ich wollte mit ihm sprechen. Worüber? Oh, persönliche Angelegenheiten. Miss McMara, ich wünsche eine korrekte Antwort. Aber ich gab Ihnen eine völlig korrekte Antwort, Inspektor Rigby. Na, Miss McMara, das wäre wohl alles. Und während Inspektor Rigby herumlief und seinen unwiderstehlichen Charme verbreitete, erwachte ich in einem kleinen Viereck grellweiß gestrichener Wände. Das abstoßendste Gelass, das mir im Leben vorgekommen ist. Irgendwo hoch oben unter der Decke gab es ein Fenster mit einem dicken Eisengitter davor. So viel konnte man auf den ersten Blick erkennen. Hier wollten sie nicht, dass jemand auf dem Wege die frische Luft aufsuchte. Und die Tür war scheinbar auch nicht für diesen Zweck gedacht. Die hatte nämlich ein reiches Ornament von Stahlbändern und etwas, das einem Guckloch zum Verwechseln ähnlich sah. Möbel gab es keine, abgesehen von einem kleinen Metallschrank, dunkelgrün, und einem schmalen Krankenhausbett. Richtig, in dem Bett lag ich. Ich überlegte gerade, wer sich wohl solche Mühe um meine behagliche Unterbringung gemacht haben mochte. Da hörte ich jemand die Tür aufschließen. Oh, Sie sind wach? Vielleicht, kann man es so nennen. Obwohl irgendwelche Übereinstimmung zwischen meinem derzeitigen Zustand und menschlichem Dasein reiner Zufall sein dürfte. Sie reden zu viel. Ja, das weiß ich. Aber interessieren wird es mich doch, wem ich dieses unvergleichliche Daunenlager abgeschwatzt habe. Sie sind krank. Das brauchen Sie mir noch zu sagen. Würden Sie freundlichst etwas stillhalten? Ja, ich bewege mich ja gar nicht. Stimmt. Das ganze Zimmer dreht sich. Könnte ich vielleicht einen Schluck Wasser bekommen? Natürlich. Bitte. Oh. Was ist denn? Ich kann mich nicht aufsetzen. Das hätte ich Ihnen voraussagen können. Kommen Sie, ich werde Ihren Kopf halten. Gut so? Okay. Los, trinken Sie. Ist der zu sich gekommen? Sieht so aus. All right, Jay, dann kannst du gehen. Ich möchte mit ihm sprechen. Schön. Wie fühlen Sie sich, Mr. Odell? Sieh da, der Nerzmantel. Ich habe Sie gefragt, wie es Ihnen geht. Oh, prächtig. Mein Kopf, Könnte eine Orange sein, über die ein Autobus weggerollt ist. Sehr prächtig. Das ist nur das Morphium. Sie werden sich bald besser fühlen. Aha. Sie waren sehr krank, Mr. Odell. Tatsächlich. Wieso denn? Erinnern Sie sich, dass wir in Hampstead Heath zusammen sprachen auf der Straße? Ja, doch, ich erinnere mich. Dann hatten Sie einen Zusammenbruch. Einen Kollaps. Ah. Ganz ohne ersichtlichen Grund. Und Ihr Berufsboxer mit dem Gummiknüttel, der hatte nichts damit zu tun? Sie müssen geträumt haben, Mr. Odell. Ah. Ach, so ist das. Und wo sind wir hier? In einer Privatklinik. Sie gehört einem Freund von mir. Und weil sie einem Freund von Ihnen gehört, bekam ich natürlich erste Klasse Einzelzimmer und überhaupt beste Betreuung. Ein Zimmer wie eine Strafgefängniszelle, ein paar Pyjamas, die mir die Haut vom Leibe ruppen und viel, viel gutes Morphium. Dann muss es Ihnen lassen, Sie sorgen hingebungsvoll für Ihre Freunde. Ich bin nur nicht sicher, ob Sie ein Freund von mir sind. Na, aber hören Sie. Sie wollen mir doch nicht erzählen, ich hätte mich nun die ganze lange Zeit einer Täuschung über Ihre Gefühle für mich hingegeben. Vorgestern Abend zum Beispiel, als Sie Ihr schönes großes Auto direkt auf mich losließen, hatte das etwa nichts zu bedeuten, dass Ihnen an mir gelegen ist? Möchten Sie eine Zigarette? Danke. Wenn Sie sie halten, vielleicht gelingt es mir dann einmal zu ziehen. Ich habe etwas noch Besseres mitgebracht. Eine Flasche Whisky vielleicht? Nein, ein Scheckbuch. Oh, meine Lieblingslektüre. So hatte ich mir das gedacht. Sie sehen auch nicht aus, als hätten Sie eine Abneigung gegen derartige... Oh, im Gegenteil, Geld ist mir immer sehr sympathisch. Vorausgesetzt, dass es sich um einigermaßen runde Summen handelt. Ist 1000 Pfund runde Summe genug? Ja, kann sein. Was soll ich dafür tun? Ihren Mund halten. Oh, das hat allerdings seine Schwierigkeiten. Als Ihre, wissen Sie, ist mir der Hang zum Reden angeboren. Können Sie ihn vielleicht etwas bezähmen, wenn Sie das nächste Mal die Polizei sehen? Ich fühle mich nicht besonders klug heute. Über was soll ich denn mit dem nächsten Polizisten nicht reden? Davon, was Sie über mich wissen. Oh, ich weiß ja gar nichts über Sie. Ich weiß nicht einmal, wie Sie heißen. Das können Sie ja nachher auf dem Scheck lesen. Ach Gott, wieder so jemand mit völlig einspuriger Intelligenz. Es scheint mein Schicksal zu sein, diesem Typ Frauen anzuziehen. Darf ich Sie etwas fragen? Wenn es unbedingt sein muss. Was passiert, wenn ich die 1000 Pfund nicht annehme? Ja, dann, mein Freund, dann findet der Doktor wahrscheinlich, Sie seien noch zu krank, um entlassen zu werden. Und verpasst mir einige weitere Ampullen Morphium. Das ist anzunehmen. Ich verstehe. Aber wenn ich Ihre 1000 Pfund annehme, wer garantiert Ihnen dann, dass ich nicht doch zum nächsten Schutzmann gehe und meine Geschichten erzähle? Ich habe 2 Plätze im Abendflugzeug nach Dublin belegen lassen. Für Mr. Odell und Begleiter. Ich lasse Sie jetzt allein, damit Sie über meinen Vorschlag nachdenken können. Oh. Entweder Sie nehmen die 1000 Pfund und das Flugzeug nach Irland, dann sind Sie frei. Wenn nicht, bleiben Sie hier. Und draußen war sie. Und ich lag weiter auf meinem schmalen, harten Bett und dachte nach. Über diesen Nerzmantel. Ein interessanter Fall, sehr interessant. Und dann wurde ich sehr müde und irgendwie muss ich wieder eingeschlafen sein. Inzwischen ging mein Verschwinden 2 Leuten zunehmend mehr auf die Nerven. Wenn auch aus recht verschiedenen Gründen. Heather McMurra machte sich Sorgen um mich, weil sie ein lieber Kerl ist und sich dafür verantwortlich fühlte, mich in das Ganze hineingezogen zu haben. Und Inspektor Rigby war bekümmert über meine Abwesenheit, nicht etwa, weil auch er ein lieber Kerl war, sondern weil er mich liebend gern noch tiefer in diesen ganzen Schlamassel verwickeln wollte. Heather machte sich selbstständig. Guten Morgen, Mr. Sorobi. Nett von Ihnen, mich zu empfangen. Bitte kommen Sie näher und nehmen Sie Platz, Miss McMurra. Ein ziemlich langer Weg zu Ihrem Schreibtisch von der Tür dort. Dasselbe sagte Ihr Freund Odell, als er mich kürzlich besuchte. Er kam gestern Nacht noch zu Ihnen, nicht wahr? Gestern Nacht? Nein. Aber er sagte, er wollte Sie noch einmal aufsuchen. Das hat er nicht getan. Warum? Ja, das verstehe ich nicht. Irgendetwas muss passiert sein. Odell ist verschwunden und er verschwindet nicht einfach wortlos. Ich hoffte, Sie wüssten etwas das Näheres. Das tut mir sehr leid, Miss McMurra, aber ich weiß von gar nichts. Ach, und ich war so sicher, Sie würden mir helfen können. Ich? Ja, denn Odell sagte schon gleich, Sie wüssten mehr über meines Bruders Tod, als Sie ihm erzählten. Da hat Odell, fürchte ich, Unsinn geredet. Oh nein, das tut er nie. Haben Sie sich jetzt auch aufs Detektivhandwerk verlegt, Miss McMurra? Philip Odell ist ein guter Freund von mir, Mr. Sorobi. Zunächst muss ich jetzt feststellen, was ihm passierte. Das werde ich auch. Adieu. Einen Moment noch, Miss McMurra. Wussten Sie über Ihres Bruders Angelegenheiten Bescheid? Nein, überhaupt nicht. Ich sah ihn kaum öfters als einmal im Jahr. Sie kannten auch seine Freunde nicht? Nein. Warum fragen Sie? Ach, nur so. Ich hörte von seinem Tod. Aber Sie kannten ihn doch. Sehr oberflächlich. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, beruflich. Es wäre mir nie eingefallen, dass er etwas mit Zeitungen zu tun hätte. Er verkaufte mir auch nur einige Informationen. Ich verstehe. Also vielen Dank, Mr. Sorobi. Adieu. Mr. Hampton zu Hause? Haben Sie eine Verabredung mit Mr. Hampton, Sir? Ich bin Inspektor Rigby, Scotland Yard. Oh, ich will Sie sofort melden, Sir. Sieht teuer aus hier. Der Kerl scheint eine Menge Geld zu haben. Mr. Hampton ist einer der größten Rennstallbesitzer in ganz England. Hm. Könnte uns also leicht ein paar Tipps geben. Mr. Hampton lässt bitten, Sir. Guten Tag, Inspektor. Verzeihen Sie, wenn ich noch im Morgenrock erscheine. Ich fühlte mich nicht wohl heute. Nehmen Sie Platz. Ich habe Sergeant Layton mitgebracht, Mr. Hampton, meinen Assistenten. Er und ich arbeiten gerade an einem kleinen Fall. Zurzeit sind wir auf der Suche nach einem Mann namens Philip Rodell. Er kam doch gestern Nacht noch hierher, Sie zu besuchen, nicht wahr? Ja, woher wissen Sie das? Oh, ich ließ ihn durch einen unserer Leute beobachten. Leider verlor der Mann Rodell nach dem Besuch bei Ihnen aus den Augen und seither ist unser gemeinsamer Freund vom Erdboden verschwunden. Was Sie nicht sagen. Aber vielleicht hat er sich nur verlaufen. Odell kannte sich nicht allzu gut aus in London, besonders bei Nebel. Warum kam er hierher gestern Nacht, Mr. Hampton? Wir sprachen über einen gewissen Ricky McMurray. Der ertrank letzten Donnerstag in der Themse. Ich weiß, ich weiß. Wir bearbeiten gerade seinen und Marilyn Peters Tod. Also wissen Sie wahrscheinlich auch von McMurrays Notizbuch? Nein, davon weiß ich nichts. Warum? Was ist damit? Odell hat es in Marilyn Peters Zimmer gefunden. Mein Name stand darin. Odell wollte wissen, warum, und ich erklärte es ihm. Und? Wieso stand Ihr Name in McMurrays Notizbuch? McMurray hat mich erpresst. Ach, hat sie erpresst? Ja. Er bekam irgendwie einen alten Brief von mir in die Finger, der mit einer Affäre zu tun hatte, die mir nicht sehr angenehm war. Da ich nicht wollte, dass der Brief gewissen Persönlichkeiten in die Hände käme, gab ich McMurray Geld. Natürlich rückte er den Brief trotzdem nicht heraus. Naja, ist immer dasselbe. McMurray war allerdings allem Anschein nach nur ein Zwischenträger. Die Erpressungen gehen nämlich weiter, obwohl er tot ist. Wie das? Ich erhielt Telefonanrufe. Eine weibliche Stimme. Heute Morgen erst wieder. So, so, so. Das hätten Sie aber alles längst der Polizei melden sollen, Mr. Hampton. Langsam ist mir das auch klar geworden. Es könnte zudem den ganzen Fall von Grund auf ändern. Tatsächlich? Möglicherweise bestand ein Zusammenhang zwischen den Erpressungen und McMurrays Tod. Ach so, ich verstehe. Also Sie hätten das unbedingt alles der Polizei melden sollen, so wie Sie hörten, dass McMurray nicht mehr lebte. Leider tut man nicht immer, was das Vernünftigste ist. Nicht wahr, Inspektor? Leider. Und um auf Odell zurückzukommen. Er besuchte Sie also gestern Nacht, um Sie zu fragen, warum McMurray Sie erpresst hat. Das stimmt doch. Ja. Und was meint er dazu? Nichts. Ich bat ihn, mir zu helfen, den Mann ausfindig zu machen, der mich jetzt weiter erpresst. Und? Versprach er das zu tun? Ja, ich gab ihm 300 Pfund als Anzahlung. Ah, und dann ging er? Ja. Sagte er, wohin er gehen würde? Nein, aber ich war nicht mehr dabei, als er fortging. Ich bekam einen dieser dummen Nervenanfälle mitten während unserer Unterhaltung und musste mich hinlegen. Parkin, mein Diener, begleitete ihn hinaus. Da muss ich Parkin fragen, ob er etwas weiß. Soll ich ihm klingeln? Nein, danke, nicht nötig. Wir gehen jetzt sowieso. Wenn Sie sich wieder besser fühlen, Mr. Hampton, wäre es mir sehr lieb. Sie könnten mich mal im Yard besuchen. Oh, gern. Vielleicht könnten Sie mir dann noch etwas ausführlicher erzählen von diesen Erpressungen. Ja, all right. Ich kann morgen Vormittag zu Ihnen kommen, wenn Ihnen das passt. Das passt mir ausgezeichnet. Guten Tag, Mr. Hampton. Und vielen Dank. Guten Tag, Inspektor Rigby. Bis morgen. Ja, gut, Sir. Danke. Parkin. Sir. Sie begleiteten Mr. Odell hinaus gestern Abend, nicht wahr? Ja, Sir. Hat er irgendeine Bemerkung gemacht, wohin er noch gehen wollte? Nein, Sir, nichts dergleichen. Da sagte er überhaupt etwas zu Ihnen? Nur, ob ich eine Dame kenne, Sir. Eine Dame mit einem Nerzmantel und einem großen schwarzen Wagen. Nichts sonst? Sonst nichts, Sir. Ich verstand nicht, was er wollte. Mr. Odell ist ein merkwürdiger Herr. Das kann man wohl sagen. Kommen Sie weg. Na, Inspektor, was halten Sie denn davon? Es scheint Odells Anteil an all diesen Geschichten in ein ganz neues Licht zu rücken. Meinen Sie, Sir? Ja. McMurray hatte diesen Brief und wusste, dass Hampton dafür zahlen würde. Heather McMara ist deine Schwester und Odell ist ihr Freund. Da sehen Sie keinen Zusammenhang? Also Sie meinen, alle drei hatten mit diesen Erpressungen zu tun? Es scheint mir recht wahrscheinlich jedenfalls. McMara wurde abgeschoben, aber die Erpressungen hörten nicht auf. Vielleicht ist der Brief immer noch in der Familie. Und erinnern Sie sich nicht, Layton? Hampton sagte, es sei eine weibliche Stimme am Telefon gewesen, die mehr Geld verlangte. Aber warum sollten sich denn Odell und Heather McMara mit sowas abgeben? Beiden geht es ausgezeichnet. Geld brauchen die wirklich nicht. Etwas habe ich schon lange gelernt, Layton. Kein Mensch hat je genug Geld. Und wo haben Sie das gelernt? Im Hampton College? Nein, aus der Zeitung. Jeder kann ein Erpresser sein, Layton. Jeder. Na, während Inspektor Rigby mit Bienenfleiß Beweise sammelte, um mich als Erpresser zu entlarven, lag ich immer noch in meinem kosigen weißen Bettchen. Die Zeit für meine nächste Einspritzung kam heran. Wieder munter, Mr. Odell? Oh, natürlich. Alles in Ordnung? Oh, in bester Ordnung. Na, es will mir schnell haben. Zeit für Ihre Spritze. Die Spritze? Und wer gibt mir die? Ich natürlich. Ach, sind Sie ein Doktor? Was denken Sie? Universität und alles, was dazugehört. Und das merkt man Ihnen auch schon wirklich von Weitem an. Keine Geschichten jetzt. Ihren Arm bitte. Die Polizei würde nicht sehr erbaut sein, wenn sie das erführe. Das wissen Sie wohl. Tatsächlich? Nein. Und wie kommen Sie darauf, dass sie es erfahren könnte? Ihr Polizei? Deswegen. Oh. Und noch einmal für die Spritze. Auf Wiedersehen. Es war mir kein reines Vergnügen. Ich zog meine Kleider über und dann nichts wie raus aus dieser Bude. Allerdings noch musste ich durchs ganze Haus hindurch und die letzten 5 Minuten hatten mich bereits alle Kraft gekostet, die ich noch hatte. Im Korridor lehnte ich mich gegen die Wand. Mein Kopf, alles vor meinen Augen, drehte sich wirklich unerträglich. Meine Knie waren wie aus Watte. Man musste schon sagen, ich war in hervorragender Form, um mir meinen Weg aus diesem Erholungsheim hinaus zu erkämpfen. Immerhin, ich war frei. Alle Polizeistreifen. Achtung! Gesucht Philipp Odell. 1,80 Meter groß, braune Haare, graue Augen. Trägt blauen Anzug und weißes Hemd. Graue Krawatte. Wurde zuletzt in der Nacht vom 27. auf den 28. gesehen. Wahrscheinlich unbewaffnet. Neigt zu Gewalttätigkeiten. An alle Polizeistreifen. Achtung! Gesucht Philipp Odell. 1,80 Meter groß, braune Haare. Wir brachten die erste Folge des Kriminalhörspiels »Die Dame im Nebel« von Lester Powell. Und Sie hörten Brigitte Driander als Heather McMara, Albert Karl Weiland als Philipp Odell, sowie Christa Adomeit, Susanne Heim, Ingeborg Fries, Annegret Ronald, Günter Stutz, Theo Schulte, Gerd Berger, Lothar Rollauer und viele andere. Und Eileen Leibbrand als die Dame mit dem Nerzmantel. Die Übersetzung besorgte Marianne de Barde, die Musik machte Manfred Minich, die Regie hatte Albert Karl Weiland und diese ersten 4 Folgen von Die Dame im Nebel liefen ursprünglich im Juni und Juli 1956 im Saarländischen Rundfunk. Und natürlich bringen wir die Auflösung des Falls in der kommenden Kein-Mucks-Ausgabe. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Ja, und selbstverständlich erkläre ich Ihnen beim nächsten Mal zu Beginn, was bisher geschah, damit Sie leichter wieder einsteigen können. Wie es überhaupt dazu kam, dass die Dame im Nebel beim Saarländischen Rundfunk landete, das kann uns jetzt der Mann erzählen, der den Philipp Odell spielte, Albert Karl Weiland. Er war, wie gesagt, nicht nur in der Hauptrolle zu hören, sondern zugleich der Regisseur dieser Produktion von 1956 und Chef der ersten Hörspielabteilung des Saarländischen Rundfunks. Viel später, in den 90er Jahren, erklärte Weiland alles in einem Interview. Und hier hören wir ihn. Sie kriegen natürlich als Leiter der Unterhaltung jeden Tag Pakete von Manuskripten auf den Tisch. Und dabei war einmal 1956 eines, das sehr witzig war und nicht so nach der primitiven dramaturgischen Masche geschrieben, wie man die meisten Krimis schreibt. Ich habe die Übersetzerin Marianne de Barde angerufen und ihr gesagt, ich würde das gerne machen, aber ich könnte nicht viel bezahlen. Aber vielleicht würde der ein oder andere Sender das übernehmen und dann käme ja doch noch ein bisschen Geld mehr, Und es wäre ja sicher auch nicht eine Erstsendung. Ja doch, es wäre die deutsche Erstsendung. Ja, das ist The Real Philipp Odell, Albert Karl Weiland. Und hier ging es um die Vergütung von Marianne de Barde, der Übersetzerin von Lady in a Fog aus dem Englischen. Denn nach der tatsächlich erfolgten deutschen Erstaufführung im Saarländischen Rundfunk haben auch die anderen Stationen der damaligen Bundesrepublik Die Dame im Nebel auf ihren Wellen gesendet. Und damit fielen Wiederholungshonorare auch für de Barde an. Was damals durchaus lukrativ gewesen und als Teil der Finanzierung eingeplant worden ist, natürlich auch bei anderen Produktionen. Marianne de Barde war eine der wichtigsten Übersetzerinnen von Funkhörspielen und wird in unzähligen Radioproduktionen im Abspann genannt, so auch hier. Das Stück »Die Dame im Nebel« war so beliebt, dass auch der Hessische Rundfunk ein Jahr später, 1957, eine eigene Version davon produzierte. Dort hörte man Horst Niendorf als Philipp Odell und Eleonore Nölle als Heather McMara. Doch diese Fassung, und auch hier waren es 8 Folgen, existiert nicht mehr. Die SR-Version von »Die Dame im Nebel« enthält ja alle möglichen Vintage-Geräusche. Die alten Autos, das Münztelefon, das Sprechfunkknacksen und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch ein paar unbeabsichtigte Töne. Und welche, das erläutert jetzt wieder Albert Karl Weiland. Mit »Die erste Folge« meint Weiland die erste Serie, also unser »Die Dame im Nebel«. Hier. Die erste Folge wurde zunächst nicht übernommen, weil alle Szenen unterlagert waren von einem Geräusch, das die der Wartburg gegenüberliegende Seilfabrik erzeugte. Die Wartburg war der Name des ersten Sendezentrums des Saarländischen Rundfunks. Es war ein Zittern. Die haben dann gesagt, das können wir ja nicht senden, das ist ja ein Störgeräusch, das kriegt man nicht weg. Jahre später hat man das weggekriegt oder man hat es in Kauf genommen, man konnte es vielleicht filtern. Zunächst wollte es niemand haben. Bei der zweiten war es dann schon besser, da waren wir in ein zurückliegendes Studio gegangen. Ich habe daraufhin die Dame im Nebel nochmal mit Kopfhörern abgehört. Und tatsächlich glaube ich, man spürt hin und wieder eine Art Baustelle, wo man weit im Hintergrund, speziell bei den Szenen, wo Philipp Odell bei Christopher Hampton im Büro ist, und das wird auch nicht weniger, wenn Butler Parking die Tür schließt. Ich glaube nicht, dass an dieser Aufnahme jemals nachgebessert wurde und glücklicherweise hat man dadurch sowohl die Seilfabrik als auch den Charme dieses 56er Hörspiels erhalten. Die Damenkrimiserie lief weiter und Albert Karl Weiland spricht in dem Interview noch davon, wie er den englischen Autor Lester Powell überredete, wegen des großen Erfolges weitere Staffeln zu schreiben. Und Weiland sagt wieder nicht Staffeln, sondern Folgen. Hier. Das lief also recht gut und er hat 4 Folgen geschrieben und wollte dann nicht mehr. Und dann habe ich wieder darauf verwiesen, auf die Chance, dass es doch viele Übernahmen gäbe. Und da haben wir ihn bekniet, da hat er noch 2 oder 3 Folgen mehr geschrieben. Ja, 4 waren es sogar, bis 1971, also 8 Damenkrimiserien insgesamt, immer in 8 Teilen. Und diese 64 Folgen sind tatsächlich komplett erhalten. Doch noch wissen wir nicht, wie die Geschichte ausgeht. Drum versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Die Dame im Nebel, das Finale und noch eine Überraschung in der kommenden Ausgabe von Kein Mucks. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Fundstücken und Kuriositäten aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und wünsche Ihnen einen recht angenehmen Abend. Eine Produktion aller ARD-Sendeanstalten. Der Saarländische Rundfunk hat uns Die Dame im Nebel aus den Archiven geholt und das Interview mit dem Funkpionier Albert Karl Weiland. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.